Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe zur 9. Folge in unserer Rubrik Der rote Faden. Und natürlich ein besonderes Willkommen an Jörg Kronauer. Hallo Jörg. Hallo, moin. Jörg, wie geht's dir heute? Ja, die Frage ist immer individuell okay, ne? Aber die Umstände, die politischen Umstände sind natürlich eine Katastrophe. Also das lässt einen ja nicht unbeeinflusst, sagen wir es mal vorsichtig so. Gesamtlage ist beschissen, vielleicht schon an den Anfang gestellt. Was wir jetzt hier aufnehmen am Sonntagnachmittag, wird am Dienstagmorgen, wenn diese Folge veröffentlicht wird, in Teilen schon wieder, also nicht obsolet sein, aber in Teilen schon wieder durch neue Informationen ersetzt sein. Also während wir hier sprechen, laufen nebenher Nachrichten und die verändern schon wieder ein Stück das Kriegsgeschehen, vor allem im Iran. Das können wir jetzt in dieser Folge ja heute nicht mit verarbeiten. Es wird immer noch sehr hörenswert sein am Dienstag, aber vielleicht sind am Montag schon wieder ganz andere Informationen bekannt, die dann natürlich jetzt hier fehlen. Es war ein bisschen wie das letzte Mal, Jörg, wir hatten ja dieses Extra eingelegt, wo wir uns ganz kurzfristig gesagt haben, ey, dazu müssen wir jetzt was machen und dann setzen wir uns nochmal für 20 Minuten zusammen. Und ich sag dir, ich habe mich abends ins Bett gelegt und habe dann wieder die Zeitung von dem Tag gelesen und dachte mir, scheiße, wenn das morgen früh online geht, dann fehlt schon wieder die Hälfte, weil da sind schon wieder so viele Sachen neu passiert in diesem Tag. Ja. Also diese krasse Schnelllebigkeit im Moment. Jörg ist ja ganz entspannt, Tagesgeschäft. Naja, ist mein Job, ne? Sozusagen, bei mir Vollzeit halt, ne? Ja, ist echt ein Vollzeitjob, ne? Also full nix hier, 40-Stunden-Woche. Ja. Wir haben ja so ein bisschen angewöhnt, an den Anfang ein kleines Geplänkel zu halten, an dem wir auch vielleicht auf schöne Dinge hinweisen. Manchmal gibt es das ja. Und ich habe mir rausgeschrieben, dass am 5. März, da war in Deutschland der bundesweite Schülerstreik gegen den Kriegsdienst. Den wollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Wir reden ja sehr viel über Krieg und dann ist es ja umso schöner, wenn Schülerinnen und Schüler auch etwas dagegen tun. Das waren am 5. März mehr als 50.000 Jugendliche. Und das war schon der zweite bundesweite Schulstreik gegen diese Kriegsdienstpflicht. Ich habe ja schon mal gesagt, die nennen das immer Wehrdienst und ich versuche mir anzutrainieren, nicht mehr von Wehr, sondern von Krieg zu sprechen, weil ich doch der Auffassung bin, das trifft es besser. Es geht hier nicht um eine Verteidigung. Ich halte die NATO auch nicht für ein Verteidigungsbündnis, könnten wir auch dazu sagen. Deswegen trainiere ich mir an, von der Kriegsdienstpflicht zu sprechen. Und dagegen haben halt eben diese Schülerinnen und Schüler in über 140 Städten sind die auf die Straße gegangen und das war schon eine schöne Sache, also fand ich super. Ich weiß nicht, wie war es in England? Wie sieht das Thema eigentlich gerade aus, Jörg, hinsichtlich Kriegsdienst? Die Lage ist hier eine andere, ne, weil die Kriegsdienstpflicht, ne, um den Begriff zu verwenden, hier in dieser Form nicht zur Debatte steht. Und auch das Land hat eine ganz andere Geschichte. Ne? Also das gab es während der Kriege, das ist aber dann irgendwann abgeschafft worden. Und das ist doch noch relativ weit weg von dem Vorstellbaren im Moment, also von dem allgemein Vorstellbaren. Natürlich nicht vom abstrakt Vorstellbaren, aber vom gesellschaftlichen Empfinden, sage ich mal. Insofern ist da die Debatte eine ganz andere und auch längst nicht so akut, wie sie in Deutschland ist. Naja, kann man das in dieser Hinsicht schlecht vergleichen. Es gibt entsprechend auch keine großen Demonstrationen jetzt gegen dagegen. Es gab hier sehr große Demonstrationen eben gegen den Gaza-Krieg. Die waren deutlich größer auch als in Deutschland. Aber was jetzt eben den Kriegsdienst angeht, ist die Gesamtkonstellation ja auch eine andere. Da müsste man eigentlich dann hinterfragen, liegt das daran, dass es England gelingt, genug Menschenmasse zu rekrutieren für ihren Militärhaushalt, für ihre Armee? Das Ziel ist ja nicht gesetzt, wie in Deutschland und wie in Polen, die größte Armee Europas bis, ich glaube, 2029 zu werden. Dieses Ziel ist ja nicht formuliert von England. Nee, davon nicht. Größte konventionelle Armee, ne? Das ist der formale Ausdruck, der da immer benutzt wird. Naja, ich war auf jeden Fall in einer dieser 140 Städte in Deutschland mit auf der Straße. Ich fand das ganz prima. Ich fand das auch geil. Die Leute waren echt laut. Da waren klassenkämpferische Parolen. Da waren rote Fahnen. Total starke Redebeiträge. Also da wirklich mal Hochachtung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Toll, dass die vornehmlich jungen Leute da ihre eigenen Interessen begreifen und aber halt eben auch Systemfragen stellen, verbunden mit Klassenkampf. Also man will ja nicht zu euphorisch werden, aber hat so ein bisschen das Gefühl, Marxismus wird ein Stück weit auch gesellschaftlich rehabilitiert. Da hat natürlich ein Löwenanteil die Kommunistenkneipe zu beigetragen. Nee, das wäre zu hoch gegriffen. Aber ich finde das einfach großartig, dass da gerade auch gute Dinge sich bewegen, weil wir reden gleich über so viel Scheiße, die wirklich eine Katastrophe jagt die anderen. Dann kann man sich, muss man auch mal die Erfolge feiern, die man da beobachten darf. Das stimmt. Ja. Der nächste Schulstreik gegen die Kriegsdienstpflicht ist für den 8. Mai angekündigt. Also fällt gleich mit dem 81. Jahrestag des Siegs über den deutschen Faschismus. Da werde ich dann wieder mit Schülerinnen und Schülern gegen die Militarisierung auf die Straße gehen. Ich hoffe, viele, viele andere tun das auch. Gegen natürlich also einmal diesen Kriegsdienst, auf der anderen Seite auch gegen die generelle, den Kriegskurs der Bundesrepublik. Und für die Schülerinnen und Schüler, und jetzt sind ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch andere, für alle, die davon betroffen sind und teilweise jetzt schon Post bekommen von den Kreiswehrersatzämtern, einfach die Gefahr, selbst zum Kanonenfutter zu werden, sich dagegen zu wehren, das ist schon äußerst wichtig. Die KDV-Beratung gibt es gerade immer mehr. Mhm. Kriegsdienstverweigerung wird von vielen guten Strukturen angeboten. Das sollte man auch diskutieren, wenn man jetzt irgendwo organisiert ist in Stadt XY. Vielleicht kann man mal eine KDV-Beratung mit in sein Stadtteilzentrum anbieten. Lohnenswerte Arbeit, genau. Also wir von der Kommunistenkneipe unterstützen das so gut wir können. Also Grüße gehen raus an die Schülerinnen und Schüler. Weiter so. Unbedingt, unbedingt weiter so. Dann werde ich an dieser Stelle einen Trommelwirbel einpflanzen. Im April wartet der nächste rote Faden auf euch und auch auf uns. Und der wird besonders, weil Folge 10, wir feiern, Jörg und ich, unser erstes kleines Jubiläum. Jupp, sehr schön. Ziel ist ja, über 100 Folgen hinzukriegen. Unbedingt. Ja, habe ich jetzt mal so. Wobei man ja hoffen muss, dass es nicht nötig wird, ne? Weil die Lage so drastisch bessert. Aber das ist nicht in sich. Wenn wir irgendwann obsolet werden, über die Scheiße in der Welt zu berichten, dann haben wir wirklich einen idyllischen Zustand. Ja. Setzt aber irgendwie sozialistische Bedingungen voraus. Und was jetzt schneller kommt, der Sozialismus oder Folge 100? Bin ich zumindest in der Tendenz sicher, dass wir vielleicht sogar ins Vierstellige geraten. Ja. Okay, also der Spannungsbogen ist so ein bisschen gezogen für Folge 10. Da haben wir uns was Cooles überlegt. Ja, seid gespannt darauf. Auf jeden Fall auch anhören. So, was gab es noch Schönes, bevor wir uns aufs Schachbrett begeben? Jörg, du warst auf der Berliner Friedenskonferenz, richtig? Was hast du da zu berichten? Ja. Das war echt eine richtig, richtig gute Veranstaltung. Viele Leute da, viele Debatten, gute Stimmung, wirklich eine runde Sache. Ist im Kopf schon wieder so weit zurück inzwischen bei der Geschwindigkeit der Entwicklung gerade, merke ich eben. Aber das lohnt sich wirklich, das nochmal in den Kopf zurückzurufen. War echt eine klasse Veranstaltung, alles voll, wirklich. Wie gesagt, gute Stimmung, lebhafte Debatten und ein klarer Wille, der Militarisierung und der Kriegspropaganda und auch der Kriegführung hier was entgegenzusetzen, der Aufrüstung was entgegenzusetzen, das auch vor Ort zu machen. Das ist eine wirklich klasse Recherche da veröffentlicht worden zur Militarisierung oder zu dem gesamten Netzwerk des militärisch-industriellen Komplexes in Berlin vor Ort, ne, wo man anhand dieser Recherche eben online nachvollziehen kann, wo sitzen eigentlich die Unternehmen, die vom Krieg profitieren, wo sitzen die Denkfabriken, die den Krieg vordenken, ne, wo sitzen die Entscheider, die über den Krieg entscheiden, welche Apparate hängen da dran. Das sind ja alles nicht abstrakte Gebilde, sondern das sind ja wirklich ganz konkrete Institutionen, konkrete Gebäude, in denen die sitzen. Ne? Und das heißt, man hat wirklich gerade in Berlin ja diese Sachen alle vor Ort und diese Recherche, die eben das verdeutlicht. Ne? Also wo eben genau die Schaltzentralen sitzen, wo die Ausführenden sitzen, die Rüstungskonzerne. Und das ist sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und sehr, sehr nachahmenswert übrigens. Ne? Denn Rüstungsproduktionen und Entscheidungsstellen für den Krieg oder auch Propagandastellen, die gibt es in der gesamten Bundesrepublik. Augenblick, ne? Nicht nur in Berlin. Also auch eine Anregung für alle, die nicht in Berlin wohnen, vielleicht sich diese Recherche mal anzuschauen und mal in der eigenen Heimatregion zu schauen. Wie schaut das denn da aus, ne? Am eigenen Wohnort, ne? Das ist an vielen Orten in der Bundesrepublik nicht besser mit der Präsenz der Kriegsindustrie. Ja, wie du sagst, auch in anderen Städten, mir fällt da immer ein, ich glaube, wir hatten es auch letztes Mal schon drüber gesprochen, zum Beispiel in Nürnberg, größere Waffenmesse, die da immer stattfindet, die war auch so für etwa 3-4 Wochen. Da zum Beispiel auch immer Genossen der Straße, die das organisieren, in ihren auf den Demonstrationen und später auch mit Infoveranstaltungen in den Stadtteilläden. Also in Nürnberg zum Beispiel, Grüße gehen raus an die Genossen von der OA und auch bin ja ein Freund der Prolos. Auch da gehen Grüße raus in Nürnberg. Also die machen da auch eine wichtige Arbeit und wir könnten jetzt verschiedene Städte durchdeklinieren, wo das auch der Fall ist. Da ist jetzt halt eben eine sehr große Waffenmesse jährlich. Ja. Deswegen spielt das da eine Rolle in Nürnberg. Genau. Jörg, ich würde sagen, wir begeben uns mal auf unser Schachbrett und schauen, was so in den letzten Wochen los war. Jo. Im Fokus der Geostrategen und Kriegsminister war auf jeden Fall der US-israelische Angriffskrieg gegen Iran. Ja, dazu hatten wir ja das extra gemacht. Heute nehmen wir uns Zeit dafür. Das wird auf jeden Fall unser Kernthema heute sein. Klar, da ist das ist die Hauptbewegung gegenwärtig. Das Ganze ist immer verzahnt und kann gar nicht diskutiert werden ohne den globalen Gesamtkomplex. Also alles verzahnt sich damit rein. Deswegen werden wir immer wieder von diesem eigentlichen Kriegsgeschehen in all die Abzweigungen, die das bedingen und damit ihre Interessen mit drinne haben. Die müssen wir mitdiskutieren. Dazu gehören die Golfstaaten, dazu gehören europäische Staaten. Da werden wir im Gesonderten immer über den deutschen Militarismus auch nochmal sprechen. Dann werden wir über China sprechen. Auch die chinesische Interessenslage gehört mit in diesen globalen Gesamtkomplex, der sich auch gerade in Teheran, im Iran äußert. Aber in China sind auch noch mal ein paar gesonderte Dinge passiert, die wir besprechen können. Also zum Beispiel der Fünfjahresplan, es war Volkskongress. Da sollten wir auch kurz drüber sprechen. Über den Ukraine-Krieg könnten wir auch sprechen. Da ist irgendwie Bewegung etwas eingeschlafen. Da wird etwas weniger drüber geschrieben. Und trotzdem gibt es einiges, was man berichten kann. Und das letzte Thema, was wir noch anreißen werden, wird Kuba sein. Da müsste man auf jeden Fall eine eigene Folge zu machen. Wir werden versuchen, ganz kurz heute grob zu umkreisen, wie Kuba sich im US-Würgegriff befindet. Und was wir jetzt leider nicht machen können, das passiert nämlich gerade erst, gab es Proteste in Kuba, bei dem auch ein Parteibüro gestürmt wurde, soweit aktuell die Informationslage. Und das können wir halt eben nicht sauber heute mit verarbeiten. Dafür bräuchten wir mehr Infos, die sind heute am Sonntag noch nicht da. Wenn am Dienstag die Folge gehört wird, dann weiß man schon wieder viel mehr. Also das sind so die Gesamtkomplexe, die wir heute Stück für Stück durcharbeiten, eben mit Schwerpunkt auf Iran und diesem globalen Gesamtkomplex. So, und nach unserer Kurzübersichtsfolge von vor 2 Wochen zum Nahen und Mittleren Osten, würde ich sagen, Jörg, bevor wir uns da jetzt auf die Details und die ganzen Strategiefragen, die damit zusammenhängen, bevor wir uns denen widmen, Jörg, fass uns doch am besten erstmal zusammen die Gesamtsituation, so die wichtigsten Marken, die du jetzt schon für die Kriegsgeschichte dieses Iran-Kriegs benennen würdest, vielleicht beim 28. Februar angefangen, vielleicht doch schon früher. Eigentlich ist das ja eine längere Linie, die man beliebig weit nach vorne setzen kann. Man könnte schon in die 50er Jahre gehen, als ein demokratisch gewählter Vertreter im Iran von den Amis weggeputscht wurde, weil der ein Problem damit hatte, das Öl zu privatisieren. Er wollte das gerne staatlich halten. Also Jörg, ich würde sagen, worauf ich hinaus will, wenn du das Thema Iran greifst, wo fängst du an, um den gegenwärtigen Krieg zu erläutern? Ich denke, also wenn man es mal ganz global sich anschaut, ist sicherlich Mossadegh, den du gerade erwähnt hast, ein ganz wichtiger Fixpunkt, ne? Nämlich ein damals wirklich auch populärer Regierungschef, der wohl auch das Potenzial gehabt hätte, im Iran auf einen modernen Weg zu bringen und eine gedeihliche ökonomische Entwicklung des Landes eben voranzutreiben. Die Chance ist damals halt von CIA und MI6, also von den amerikanischen und britischen Geheimdiensten, eben verdorben worden, dadurch, dass sie den Putsch gegen ihn halt ja, unterstützt und forciert haben. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich die westliche Politik gegenüber Iran anschaut, muss man das auch immer wieder erwähnen. Denn die Entwicklung in Iran, die fatale Entwicklung, die dann eingesetzt hat, die liegt auch ganz maßgeblich schon eben an dieser frühen Intervention eben der westlichen Mächte in diesem Land, die da sehr, sehr viel kaputt und unmöglich gemacht hat. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Dann natürlich ein wichtiger Punkt ist die Unterstützung des Schah-Regimes durch die westlichen Staaten. Es gab ja dann Ende der 60er Jahre auch Proteste in Deutschland dagegen. Die bekannten Proteste, bei denen dann auch Benno Ohnesorg erschossen worden ist. Das Schah-Regime sehr repressiv, sehr unpopulär. Es hat eben dann Revolten ausgelöst, Aufstände ausgelöst und das Schah-Regime ist dann ja bekanntlich auch Ende der 70er Jahre gestürzt worden. Bittere Geschichte, denn am Sturz beteiligt waren natürlich auch linke Kräfte, auch sozialistische, kommunistische Kräfte, die dann aber letztlich in der inneren Auseinandersetzung mit den Islamisten, also den schiitischen Islamisten in Iran halt den Kürzeren gezogen haben, ne? Und ja, dann viele mussten fliehen, viele konnten nicht mehr fliehen, Zehntausende konnten nicht mehr fliehen, weil sie in Gefängnissen umgebracht worden sind. Also ich meine jetzt Zehntausende Linke, ne? Kommunistinnen, Kommunistinnen, Sozialisten, Sozialistinnen, die da im Evin-Gefängnis zum Beispiel halt ermordet worden sind nach dem Sturz des Schah-Regimes und als eben die Linke praktisch den Kürzeren gezogen hat gegen die, ja, gegen die Islamisten, wenn man so will, das, was man heute eben oft als Mullah-Regime sozusagen bezeichnet. Das sind eben genau diese reaktionären Kräfte. Seitdem sind die am Ruder. Und dann fängt eigentlich eine neue Phase an. Denn diese neue Phase ist nun eine, wo auch mit Auf und Ab und unterschiedlichen Wellen, aber die westlichen Staaten immer versucht haben, diese Regierung loszuwerden und sie durch eine pro-westliche wieder zu ersetzen, einfach weil diese Regierung, was auch immer man von ihr hält, ne, also es ist eine fürchterlich repressive Regierung, da gibt es überhaupt keine Abstriche zu machen, meiner Ansicht nach, aber es ist halt zugleich auch eine, die nicht unbedingt pro-westlich ist und von daher vom Westen auch als einen Gegner aufgefasst wird. Man kann sich da jetzt streiten. Es gibt Genossen, Genossinnen aus dem Iran, die sagen, so anti-westlich waren die eigentlich gar nicht. Also es wäre für die USA gut möglich gewesen, die, sagen wir mal, vor 15, 20 Jahren noch die einzubinden. Das ist eine Debatte, die kann man führen, aber das ist eine, die heute nicht mehr besonders produktiv ist, denn heute ist es ja evidentermaßen so, dass eben der Konflikt sich zugespitzt hat bis eben in den Krieg hinein. Es gab zwischendurch noch Versuche, 2015 mit einem Atomabkommen mit Iran halt die Sache irgendwie noch zu deichseln. Hintergrund des Atomabkommens, das ist eigentlich auch ein komplexer. Also da müsste man eigentlich auch sehr weit ausholen. Iran hat eine Atomindustrie. Das ist völlig legal, denn Staaten dürfen eine Atomindustrie haben. Das kann man auch keinem Staat verbieten. Wieso auch? Ne? Solange das nicht eben eine Waffenindustrie ist. Da wird es natürlich politisch heikel, wenn es wirklich eine Waffenindustrie ist. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Geschichte der letzten 25 Jahre anschaut, dann stellt man fest, dass vor einem knappen Vierteljahrhundert die USA mehrere Staaten auf eine sogenannte Achse des Bösen gesetzt haben. Ne, das war unter Bush damals ein populärer Begriff, die Achse des Bösen. Und das war natürlich Nordkorea, das war natürlich Libyen, das war natürlich Iran. Ne, und diese sogenannte Achse des Bösen, das waren einfach Staaten, die den USA nicht in den Kram gepasst haben, weil sie eine andere Politik betrieben haben. Und das waren auch Staaten, die in der einen oder anderen Form mit Atomenergie experimentiert haben. Und wenn man sich das jetzt anschaut, welche Regierungen gibt es noch in diesen Staaten, welche bestehen noch, dann muss man sagen, Nordkorea, das mit Erfolg eine Atomwaffe entwickelt hat, ist das einzige Land, das nicht angegriffen worden ist von den Vereinigten Staaten. Also man muss wirklich ganz bitter konstatieren, aus der Perspektive von Ländern wie eben den gerade genannten, ne, also aus der Perspektive von Ländern, die sich nicht auf einem Kurs mit den Vereinigten Staaten befinden, ist die Verlockung groß, eine Atomwaffe zu entwickeln, denn allein die bietet aus ihrer Sicht Sicherheit gegen Überfälle der Vereinigten Staaten. Und also das ist sozusagen der geostrategische Hintergrund dieser ganzen Debatte um die iranische Atomindustrie und die möglichen oder tatsächlichen Versuche, eine Atomwaffe zu bauen. Man kann eben festhalten, dass 2015 es zu einem Atomabkommen gekommen ist. Das hätte meiner Ansicht nach die Chance geboten, mit Iran auf Dauer zu friedlichen Verhältnissen zu kommen. 2018 sind die USA unter Trump daraus ausgestiegen. Das hatte damit zu tun, dass Trump im Mittleren Osten damals eine andere Strategie gefahren hat. Und er hat dann einfach behauptet, ja, die würden sowieso eine Atombombe bauen in Iran. Es gab damals keine Beweise dafür, auch keine Hinweise, keine handfesten. Aber Trump hat das nun mal so behauptet. Und gut, er ist ausgestiegen, damit hat die Sanktionen wieder verhängt gegen Iran mit dem Ziel, diese Regierung komplett zu stürzen, erstmal auf dem Wege der Sanktionen. Das hat, wie wir wissen, zwar dazu geführt, dass die iranische Bevölkerung verarmt ist, aber es hat nicht zum Sturz dieser Regierung geführt. Naja, und jetzt unter Trump II eben, es ist ja dann bekanntermaßen zu dem Kurswechsel gekommen, über dessen Ursachen man auch diskutieren kann. Das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Aber man kann erstmal feststellen, dass es zu diesem Kurswechsel gekommen ist und die Trump-Regierung dann eben auf Kriegskurs gegen Iran gesetzt hat, den Krieg vorbereitet hat und ihn jetzt auch tatsächlich führt. Ja, das wäre so ein paar Punkte praktisch zur langen Vorgeschichte dieses Iran-Krieges, die, wie du ja erwähnt hast, ne, letztlich über 70 Jahre zurückreicht bis in die 50er Jahre. Als Iran eine gedeihliche Entwicklung wirklich vom Westen unmöglich gemacht worden ist. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Jetzt waren ja gerade die letzten Wochen besonders entscheidend, in denen während einer Verhandlung eines Atomabkommens, bei dem auch zum Beispiel ein Vertreter von Oman gesagt hat, okay, man würde sich ja auf einer guten Annäherung finden. Mhm. Also man würde eigentlich, nachdem 2018 von der Trump-Administration dieses Atomabkommen, Joint Comprehensive Plan of Action hieß der, der wurde aufgekündigt, ist mal einseitig von den USA. Und jetzt sollte eigentlich ein neuer diskutiert werden, um wieder auf diplomatischem Wege und einem nicht kriegerischen Wege was zu finden, damit man Transparenz herstellen kann und eben diesen Zwischenweg zwischen legaler Urananreicherung für Energieproduktion oder eben auch waffenfähiges. Das waffenfähiges hoch angereichertes, Highly Enhanced Uranium wird das genannt. Das ist dann waffentauglich so bei 90%. Wenn das so hochkonzentriert ist, dann könnte man sagen, das hätte ein waffenfähiges radioaktives Isotop, das man dann benutzen kann, um Atomwaffen damit zu bauen. So, und damit das diplomatisch geklärt werden könnte, hatten sich dann die entsprechenden Staaten wieder zusammengefunden zu Verhandlungen im Februar. Und die wurden dann plötzlich unterbrochen. Denn, ja, für den einen überraschend, für den anderen vielleicht nicht, haben plötzlich die USA und Israel im Februar Teheran bombardiert. Ja. Jörg, wie war es für dich? Bist du aus allen Wolken gefallen? Hast du überrascht, dass während eigentlicher Verhandlungen zur Atomfrage plötzlich ein Bombardement in Teheran stattfindet durch die USA? Jein. Also ich meine, Schreck ist es immer, wenn es wirklich konkret anfängt. Ne? Aber zu befürchten war es auf jeden Fall. Das hat man schon an dem Aufmarsch der Vereinigten Staaten, also an dem militärischen Aufmarsch gesehen. Die Summen, die dieser Aufmarsch kostet, ne, die gibt man nicht aus, wenn man nicht wirklich da einen Krieg führen will. Das heißt, irgendwann war es schon wirklich ziemlich wahrscheinlich, dass es zu diesem Krieg kommt, würde ich denken. Und zumindest war es jetzt nichts, was wirklich aus heiterem Himmel gekommen ist, dass die USA angegriffen haben. Für mich ist es trotzdem immer noch so ein konkreter Schreck, ne, wenn es wirklich anfängt. Ne? Also ich glaube, da kann man sich auch schlecht von freimachen, einfach über dieses Zusammenzucken, ne, dass es jetzt wirklich passiert. Aber trotzdem muss man natürlich sehen, dass das aus Sicht derjenigen, die die Verhandlungen organisiert haben oder auch vermittelt haben, eben wie der Außenminister von Oman, den du gerade erwähnt hast, dass das natürlich für die ein Schlag ins Gesicht gewesen ist. Zumal, und das hat der omanische Außenminister auch so berichtet hinterher, zumal tatsächlich eine Lösung in Greifweite war, mehr oder weniger. Ne? Das heißt, die Lösung wäre gewesen, so hat er es gesagt, Iran sei bereit gewesen dazu, praktisch seine Bestände an angereichertem Uran irgendwo abzugeben. Also vielleicht, Spekulation meinerseits, vielleicht an Russland. Ne? Mhm. Russland hat solche Aufgaben schon mal übernommen im Zusammenhang mit solchen, mit den Iran-Atomstreitigkeiten. Also, und damit wäre praktisch das angereicherte Iran außer Landes. Es wäre also nicht mehr verfügbar für Atomwaffen, zumindest nicht in ausreichendem Volumina. Und genau mit diesem Vorschlag ist der omanische Außenminister halt dann da aufgelaufen, und das sollten in der Woche danach die technischen Gespräche dazu fortgeführt werden, aber dazu kam es nicht mehr, weil eben die USA und Israel Iran überfallen haben. Da sind ja dann auch entsprechende Drohkulissen militärisch aufgebaut worden. Also zum Beispiel der Flugzeugträger Abraham Lincoln ist dann in den Gewässern unterwegs gewesen. Also das war ja nie eine wirklich friedliche Situation, oder schon, also diese Verhandlungen äußerst angespannt. Und dann halt eben dieser Angriffskrieg. Mhm. Ja, und da ging ja dann die Diskussion los. Wie beurteilt man nun diesen Angriffskrieg? Ist der völkerrechtlich in Ordnung? Ist der völkerrechtlich nicht in Ordnung? Wie nimmt man jetzt Position dazu? Ne? Wenn man US-amerikanischer Vasallenstaat ist, dann hat man eine ganz blöde Situation, weil dann muss man sich wirklich überlegen, auf der einen Seite fühlt man sich an dieses Völkerrecht gebunden, auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht seinem Chef quasi ans Bein pissen. Ganz blöde Situation. Da gab es eine Rede von Ursula von der Leyen, die hat das Ganze so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Also von der Leyen hatte dann gesagt, die EU dürfe nicht mehr Hüterin der alten Weltordnung sein. Ja, das hat sie da verlangt in ihrer Rede. Diese alte Welt, die gehöre der Vergangenheit an und kehre auch nicht mehr zurück. Die alte Weltordnung, das war die, in der man Iran nicht einfach so überfallen durfte. Die neue Weltordnung, das ist die, in der man nur noch fragt, ob der Überfall frei gewählt wurde oder irgendeinem Gefühl der Notwendigkeit entsprang. Ja. Also von der Leyen sagt, es gehe ihr darum, dass die EU-Außenpolitik künftig realistischer von Interessen geleitet sein müsse, ja, als ob bisher nicht der Kurs bestimmt worden wäre durch Interessen. Also eine gewisse Kehrtwende im Verhältnis zwischen Interessen und Recht in den Äußerungen von der europäischen Außenpolitik. So scheinen die europäischen Vasallen ein Stück weit jetzt in das gleiche Horn zu stoßen, in das US-Präsident Donald Trump selber ja schon gestoßen hat, als er verkündete, er sei nur noch an seine eigene Moralität gebunden am Ende letzten Jahres. Jörg, laufen da aktuell jetzt die Entwicklungen seit Ende Februar, seit dem Angriff? Also alle müssen sich irgendwie dazu verhalten. Welche Positionen arbeitest du raus? Im Westen, glaube ich, kann man tatsächlich eine Verschiebung sehen. Es wird zuweilen in der Debatte einen Vergleich gezogen zum Irakkrieg im Jahr 2003. Und gewisse Parallelen sind ja nicht zu übersehen. Der Vergleich zeigt aber auch, dass sich was verschiebt. Denn im Irakkrieg 2003, den haben die USA nicht alleine geführt, auch nicht mit Israel, aber das ist eine andere Geschichte, sondern sie haben geführt mit Unterstützung Großbritanniens zum Beispiel, dann auch sehr früh schon mit Unterstützung Polens, und es sind dann sehr bald auch andere europäische Staaten auf Seiten der USA in diesem Krieg halt tätig geworden. Das heißt, es gab zwar eine Spaltung damals in Europa, damals haben sich eben Deutschland und Frankreich ferngehalten von dem Irakkrieg zusammen mit anderen europäischen Staaten, und die USA haben damals sehr verärgert reagiert. Cheney, glaube ich, war es, der damals gesprochen hat vom alten und vom neuen Europa, ne? Und das alte Europa, das war halt das mit Deutschland und Frankreich, das sich am Krieg nicht beteiligt hat, und das neue, das waren Polen und andere Länder, die eben teilgenommen haben an diesem Irakkrieg oder ihn zumindest unterstützt haben. Und wenn man das mit heute vergleicht, dann muss man feststellen, die USA stehen da tatsächlich allein. Es gibt keinen europäischen Staat, der sich wirklich aktiv an diesem Krieg beteiligt. Man muss Einschränkungen machen, das ist völlig klar. Die Einschränkungen wären zum einen, dass die meisten europäischen Staaten, Ausnahme ist Spanien, es den USA erlauben, ihre Flugplätze zum Beispiel zu nutzen. Also die Militärbasen in Ramstein in Deutschland, hier in Großbritannien gibt es welche natürlich, auch in Frankreich, in Südfrankreich gibt es welche, die die USA nutzen dürfen, um halt mit ihren Flugzeugen aus den USA rüberzukommen und dann weiter eben in den Krieg reinzufliegen praktisch. Das heißt, die ganze Militärlogistik in Ramstein steht ja auch weiterhin zur Verfügung. Ja. Und die Bundesregierung sagt nichts dagegen, obwohl es wirklich sonnenklar ist, dass dieser Krieg ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Also ich meine, man kann natürlich dran ruminterpretieren, also in jedem Strafprozess versucht der Anwalt eines Verbrechers oder einer Verbrecherin, und wenn die Lage noch so aussichtslos ist, irgendwie was zu reißen. Das ist völlig klar. Und insofern gibt es natürlich auch hier den Versuch irgendwie, zumindest auch der Bundesregierung, erstmal zu sagen, oh, da müssen wir, um Gottes Willen, da müssen wir erstmal drüber nachdenken, ist das möglicherweise völkerrechtswidrig? Ne? Also, gab es denn ein UN-Mandat? Ja, gab es genau. Nicht, ja, blöd. Vielleicht doch irgendwo eins versteckt, ne? Also gut, aber das ist alles mal ernst, ehrlich gesagt, das ist wirklich alles lächerlich. Das heißt, der ist nun so offen völkerrechtswidrig, dieser Krieg, da kann man gar nichts dran sagen. Und trotzdem, ne, unternimmt die Bundesregierung nichts dagegen, dass Ramstein dafür genutzt wird. Dass man was dagegen unternehmen kann, das beweist ja Spanien. Ne? Spanien hat gesagt, unsere Militärstützpunkte werden nicht für diesen Krieg genutzt. Ne? Man kann also was dagegen unternehmen. Die Bundesregierung tut das nicht. Einige gehen sogar noch ein bisschen weiter. Das ist Großbritannien. Ne? Großbritannien sagt, okay, wir beteiligen uns an defensiven Maßnahmen. Ne? Und was sie damit meinen, ist halt, dass sie Drohnen und Raketen auch abfangen in diesem Krieg. Damit sind sie natürlich faktisch Teil dieses Krieges, denn jeder Krieg hat beinhaltet verschiedene Operationen. Ne? Zum einen die Angriffsoperationen, aber die kann man ja nur führen, wenn man sozusagen die eigenen Stellungen verteidigt. Ne? Und wenn das nun andere Streitkräfte machen, ne, indem sie Drohnen und Raketen abfangen, dann nehmen sie natürlich faktisch am Krieg teil. Ne? Trotzdem muss man sagen, dass Großbritannien unter diesem, wie ich finde, fürchterlichen Premierminister Keir Starmer trotzdem nicht so weit geht, wie es damals Blair getan hat. Und Blair sagt auch heute wieder, ne? Blair sagt, Großbritannien muss voll in diesen Krieg einsteigen. Anders geht das nicht, weil einfach das Bündnis mit den USA zu eng ist. Und man muss, also zur Einschätzung des Ganzen, muss man schon sagen, dass das britisch-amerikanische Bündnis deutlich enger und historisch wirklich tief gewachsen ist auf allen möglichen Ebenen, als es das deutsch-amerikanische ist. Es ist ein anderes Verhältnis, aber eines, was wirklich eigentlich viel tiefer auch in die Gesellschaft hineinreicht. Das heißt also, ich würde denken, dass die Tatsache, dass der Starmer da zwar jetzt noch britische Flugzeuge halt Drohnen, Raketen abfangen lässt und auch britische Stützpunkte nutzen lässt, aber eben nicht mehr wirklich voll in den Krieg mit einsteigt, wie es Blair damals noch getan hat im Irakkrieg, das ist schon eine Absetzbewegung. Ne? Ja. Nicht eine, die jetzt vollkommen wäre oder eine, die man in ihrer Unvollkommenheit hinnehmen kann sozusagen, aber es ist schon noch was anderes. Und da würde ich denken, auch trotz aller, die von der Leyen, ne, die du gerade zitierst, die sagt ja offen, die Zeiten, in denen es das ist jetzt meine Formulierung, also meine Interpretation, die Zeiten, in denen das Völkerrecht galt, ne, also diese alte Weltordnung, die sie zitiert, die seien vorbei, ne, und die kämen auch nicht wieder. Das heißt also, das Völkerrecht in seiner umfassenden Geltung käme nicht wieder. Das ist das, was sie sagt letztlich. Das ist natürlich auch erstmal ein Abnicken dieses Iran-Krieges durch die USA, also der Verzicht einer Kritik daran, erstmal zumindest. Auf der anderen Seite würde ich aber denken, das ist auch der Versuch, eben die eigene Position eben der EU und damit auch Deutschlands neu zu definieren. Merz hat Sachen gesagt, die in mancher Hinsicht ähnlich klingen, ne? Und damit praktisch auch Restriktionen durch das Völkerrecht wegzunehmen, die auch die EU und Deutschland bei ihrer globalen Machtentfaltung hemmen würden. Also ich denke, das ist auch der Versuch, praktisch einer eigenen Machtpolitik, einer eigenen globalen Machtpolitik auf allen Ebenen wirklich Fesseln zu nehmen. Fesseln in Anführungszeichen, ne? Also Beschränkungen durch das Völkerrecht. Und Ich denke, die Lage ist längst nicht geklärt im Moment, wie es mit dem Iran-Krieg weitergeht, wie es mit dem Verhältnis zwischen den USA und Europa weitergeht. Aber ich würde denken, dass die Distanzierung, die man schon sehen kann, der europäischen Staaten gegenüber den USA in diesem Krieg, sie machen nicht voll mit, ne? Sie meckern inzwischen auch rum, dass es so ja nicht geht. Und sie sagen ganz deutlich, sie wollen jetzt dringend aber die Straße von Hormuz wieder geöffnet haben. Und das geht eigentlich nur bei einem Ende des Krieges. Merz hat auch gesagt, na, er ist doch wirklich entsetzt darüber. Die Vokabel entsetzt hat er nicht verwendet, aber das klang deutlich durch, dass in den USA offensichtlich keine Vorstellung da ist, wie man diesen Krieg beendet in absehbarer Zeit. Ne? Und da würde ich denken, da zeichnet sich doch auch eine eigenständige Politik ab, die nicht auf friedliche Verhältnisse aus ist, das auf keinen Fall, aber auf eine eigenständige Machtpolitik halt. Und da wird sich, denke ich, auch im Iran möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten einiges klären, was eventuell auch für die gesamte Weltpolitik wirklich eine weitreichende Bedeutung haben kann. Die rhetorische Figur, die viel Anwendung gefunden hat, gerade bei den europäischen Staaten, vor allem bei den E3-Staaten, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, war Defensivmaßnahmen. Das war so die Floskel, die da benutzt wurde. Du hast, glaube ich, gerade ganz gut skizziert, inwiefern diese rhetorische Figur, wie tragfähig die ist, wenn, abgesehen von Spanien, Spanien hat die Nutzung von Rota im Iran-Krieg für die Amis untersagt. Ansonsten Rammstein oder auch Frankreich hat die Nutzung von Istres geduldet oder lässt das zu, begrüßt das sogar. Wir kommen gleich noch zu anderen Dingen, wo auch gerade Frankreich nochmal eine besondere Rolle spielt. Aber jedenfalls muss man, wenn die Leitmedien hier von Defensivmaßnahmen sprechen oder die Bundespresseagentur oder ähnliches, dann muss man eigentlich äußerst kritisch hinterfragen, was soll das denn eigentlich bedeuten, eine Defensivmaßnahme? Was soll das denn bitteschön sein, wenn da verschiedene Fregatten von Frankreich zum Beispiel losgeschickt werden? Was ist daran? Also, okay, naja, wir wollen gleich, du hast es auch schon ein bisschen angerissen, die Straße von Hormuz spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, gerade auch mit der Entwicklung des Ölpreises. Da möchten wir uns auch noch ein bisschen Zeit für nehmen, die Tragweite dieses Hebels, den Iran in diesem Moment benutzt, den ein bisschen zu diskutieren. Aber ich wollte auch noch einen kleinen Exkurs wagen an der Stelle. Denn gerade so Begrifflichkeiten wie Defensivmaßnahmen, das sind ja häufig Modelle, die herangezogen werden, um auch ein bisschen Legitimation zu schaffen, dass auch militärische Aktionen so halt durch eine rhetorische Figur angeboten werden, dass eine Bevölkerung und die entsprechenden Integrationsparteien das auch übersetzen und annehmen. Und in diesem Kontext der Kriegspropaganda, da erwähne ich immer ganz gerne von Anne Morelli die 10 Prinzipien der Kriegspropaganda, wer die noch nicht nachgeschlagen hat, hier nochmal die große Empfehlung, die sind super. Hatte die irgendwann mal diskutiert mit einem Genossen Daniel aus dem Nu-Kollektiv, als wir über das Buch Im Westen nichts Neues von Remarque gesprochen haben, da sind wir mal ein paar davon durchgegangen. Ich möchte jetzt gar nicht alle einzelnen heranziehen, das sind 10 Prinzipien dieser Kriegspropaganda, sehr interessant. Eine andere Autorin hat gerade in der Jungen Welt auch einen Beitrag zur Frage dieser Kriegspropaganda in der Gegenwart, also inwiefern Staaten versuchen, diesen Militarismus zu legitimieren in die Bevölkerung hinein. Und da hat Renate Dillmann, finde ich, eine tolle Arbeit gemacht, indem sie mehrere Zitate zusammengestellt hat und in einer bestimmten Reihenfolge so organisiert hat, also eigentlich nur in der Chronologie. Und das hat vollkommen gereicht, das einfach nur diese Zitate darzulegen, um den Charakter der Kriegspropaganda echt offen zu legen. Also hier noch die zweite Empfehlung, neben den Prinzipien der Kriegspropaganda von Anne Morelli, diese Zitatanreihung von Renate Dillmann in der Jungen Welt nachzuschlagen. Sie schreibt da, also sie, Renate Dillmann: Die Propagandaschlacht läuft auf Hochtouren. Behauptungen und Zitate, die den Krieg gegen Iran rechtfertigen sollen. Sie schreibt, in Anführungsstrichen, die älteste Demokratie der Welt, die USA, und die, in Anführungsstrichen, einzige Demokratie des Nahen Ostens, Israel, kämpfen erneut vereint gegen, in Anführungsstrichen, das Böse, gemeint ist der Iran. Begründungen, Zustimmung und gute Nachrichten zum Kriegsverlauf gibt es mehr als genug. Jedenfalls, so schreibt Renate Dillmann, ist es ein gelungener Krieg gegen den noch verbleibenden Restverstand auf der Welt. Ich finde, sie hat vollkommen recht. Ich habe auch versucht, nochmal diesen Charakter der Glaubwürdigkeit der USA in Sachen Kriegspropaganda mir so ein bisschen vor Augen zu führen. Und vieles lässt sich ja ableiten an der Frage, die wir eben schon diskutiert haben, dem Atomabkommen. Jörg hat es ja eben schon erwähnt, es gab dieses Iran-Atomabkommen oder mehrere und dann gab es dieses von Trump ausgesetzte, beendete, einseitig beendete Iran-Atomabkommen Joint Comprehensive Plan of Action von 2018. Und seitdem, oder eigentlich schon seit spätestens 2002, ist eigentlich jeder US-amerikanische Präsident und jede Regierung in Israel dabei zu sagen, morgen hat Iran eine Atombombe und bedroht damit die ganze Welt. So sagt es Trump, wir haben definitive Beweise, dass Irans Versprechen eine Lüge war. Da sagt er hat dafür definitive Beweise, das ist der Punkt. Diese Beweise fehlen allerdings der Weltöffentlichkeit und sie fehlen auch der Atomenergieorganisation IAEA, also eine Behörde, die international Kompetenz hat und eigentlich auch anerkannt wird. Diese Beweise liegen da nicht vor, also die bleiben irgendwie der israelischen und der US-amerikanischen Regierung vorbehalten, die teilen sie nicht, sie sagen nur, sie hätten sie. Ja, und jetzt können die Angriffsstaaten halt sagen, sie haben diese Beweise und das legitimiert dann das. Normalerweise muss man diesen Beweis darlegen in irgendeiner Form. So, nebenbei, nicht nur die Atombehörde sagt, diese Beweise fehlen, das sagen ehrlich gesagt auch US-Geheimdienste. Die stehen jetzt nicht gerade im Verdacht, besonders kritisch zu sein mit der eigenen Regierung. Also, so konkrete Beweise gibt es nicht, sie sind nicht bekannt, dass im iranischen Atomprogramm auch Atomwaffen hergestellt werden würden. Teheran betonte auch vielfach, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich zivilen Zwecken dient. Gut, kann man sagen, der Iran lügt. Ist okay. Der Iran hat sich aber auch bereit erklärt, das überprüfen zu lassen, also maximale Transparenz zuzulassen von den internationalen Behörden und auch von anderen. Dafür ja auch das 2026, das Atomabkommen, das da neu geschlossen werden wurde, wo sich ja auch der Außenminister von Oman dazu geäußert hat. Da wären wir kurz davor, eine vernünftige diplomatische Lösung zu finden. Bevor das dann eben wieder torpediert wurde durch den Angriffskrieg von Seiten USA und Israel. Jetzt könnte es ja sein auch einfach, dass das mit den Beweisen einfach nicht der Fall ist und dass die USA flunkert, um einen Angriffskrieg zu legitimieren. Tja, könnte man sagen, aber die USA waren doch bisher eigentlich eine ganz ehrliche Haut. Das würden die nicht machen. Da brauchen wir jetzt kein Historiker für zu sein, um zu wissen, naja, dass die Glaubwürdigkeit dieser Kriegsnation USA doch ein Stück weit diskreditiert ist. Wir erinnern zum Beispiel an die US-Invasion in Kuwait im August 1990. Das war der Beginn des Zweiten Golfkriegs und da, sagt die USA, hätten irakische Soldaten kuwaitische Frühgeborene getötet, indem sie diese aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Diese Propagandalüge ging in die Geschichte ein als die Brutkastenlüge und war eine Erfindung vom US-amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton. Ist nachweislich eine Lüge gewesen einer PR-Agentur. Gut, Ausrutscher gibt es in den besten Familien, was soll's. Aber bei den USA ist es doch etwas tradierter mit den Kriegslügen. Ihr Angriff zum Beispiel auf Vietnam war eine schlichte Lüge, begründet in der sogenannten Tonkin-Zwischenfall im August 1964. Wer sich das nochmal anhören will, haben wir einen kleinen Büchertisch dazu, Vietnamkrieg von Gerhard Feldbauer. Da ist das prima dokumentiert. Das Bombardieren von Schiffsbooten in der Küste von Venezuela erst diesen Jahres, das war begründet mit einer dreisten Lüge. Denn die haben nichts geschmuggelt und die waren auch nicht bewaffnet oder sonst irgendwas, sondern da wurden einfach kleine Schifferboote bombardiert und die Legitimation wurde mit Lügen gefestigt. Gut, aber nur weil die Glaubwürdigkeit der US-Regierung jetzt ein totaler Witz ist, könnte es ja trotzdem sein, dass die iranische Urananreicherung tatsächlich der Fall ist, könnte ja sein, und es fehlen eben nur die Beweise. Jetzt wäre es aber wirklich ein großes Problem, wenn man auf Grundlage von Beweislosigkeit einfach Angriffskriege führen könnte. Und die Tendenz steht halt eher dazu, dass die USA hier wieder irgendwelche Räuberpistolen darlegen. Und wer wäre jetzt blöd genug, das zumindest unkritisch aufzunehmen und sagen, wenn die USA das sagen, dann wird das schon stimmen. Oder wenn die israelische Regierung das sagt, die jetzt ja auch da ihre Interessen hat, wer würde das schon für bare Münze nehmen? Wer wäre schon so blöd? Die Bundesregierung, denn der Außenminister Wadephul hat keinen Moment versäumt, um direkt zu sagen, nicht nur, dass er dann nach Israel gereist ist, er hat auch keinen Moment versäumt zu sagen, Iran ist eine erhebliche Gefahr für Deutschland und Europa. Der Außenminister Johann Wadephul, der meint, am Anfang noch, inzwischen musste er eine Kehrtwende machen, da wurde er wieder ein bisschen vor die Regierungskandare gespannt, aber in den ersten Momenten war Johann Wadephul wirklich der Meinung, das ist eine super Sache, wie das da läuft und die Legitimation wäre auch vollends gegeben. Das hat er auch nochmal untermauert, als er sich hinter Israel gestellt hat bei seinem Besuch. Ja, das wollte ich nur nochmal als kleinen Exkurs mit hier einfließen lassen. Und jetzt haben wir die nächste große Baustelle, das wäre nämlich die Straße von Hormus, die eine ganz besondere Rolle spielt. Die wird nämlich aktuell dicht gemacht. Da ist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen von Güterschiffen, die vor allem auch Öl durch diese Straße transportieren, und zwar für den Welthandel. Dadurch, dass das nicht mehr stattfinden kann, steigt natürlich, so ist das, wenn das Angebot sinkt, die Nachfrage hoch bleibt, dann steigt der Preis. Das ist einfache Marktwirtschaft. Und der Ölpreis ist eben auch gestiegen. Mhm. Jörg, wie ist es gerade mit dieser Straße von Hormus? Da gibt es ja alle möglichen Geschichten. Ich meine, momentan geht auch viel durch die Mainstream-Medien, zumindest im Westen. Der Iran greift Golfstaaten an. Ne, der macht ja eigentlich nichts anderes. Und der Iran sperrt die Straße von Hormus. Ja, viel anderes lese ich zumindest bei der Tagesschau nicht, sondern meistens immer so ein bisschen einseitig. Der Iran ist durchgetreten, hat die Golfstaaten angegriffen. Steht da so ein bisschen, bin ich jetzt ein bisschen populistisch, aber okay. Und halt eben, Iran sperrt die Straße von Hormus, um den Ölpreis hochzusteigen. Wie müssen wir das in unsere geostrategischen Beobachten einpflegen? Na, das eine ist das mit der Straße von Hormus. Das ist überhaupt nicht überraschend. Das ist von Anfang an völlig klar gewesen. Denn Iran hat immer schon gesagt, wenn wir angegriffen werden, ne, dann sperren wir die Straße von Hormus. Das haben die schon immer gesagt. Das ist auch einfach nachvollziehbar, denn klar ist, dass auf der rein militärischen Ebene Iran den Vereinigten Staaten als militärische Supermacht natürlich relativ wenig entgegensetzen kann. Das ist völlig klar. Von daher ist von Anfang an auch völlig klar gewesen, dass Iran natürlich andere Mittel suchen wird, um sich gegen die USA zu wehren. Es ist ein asymmetrischer Krieg, völlig klar. Und dass die Straße von Hormus gesperrt werden wird, war von Anfang an ebenfalls völlig klar. Wenn ich da nur ganz kurz reingrätschen darf, Jörg. Chris Wright, der Energieminister der USA, der schien äußerst überrascht zu sein, hat er jedenfalls so verkündet. Ja, das haben wir nicht kommen sehen. Da war ich auch überrascht, dass der überrascht ist. Das ist nun wirklich, wirklich erschütternd. Also man gewinnt wirklich den Eindruck, oder man hat in den ersten Tagen den Eindruck gewonnen, dass die USA der Meinung sind, sie bomben da jetzt mal kurz rein, ne? Und dann ist das Ding erledigt, Iran kollabiert und man hat den Krieg gewonnen. Das war offensichtlich wirklich deren Idee. Ich meine, man muss dazu sehen, die haben allein in den ersten 2 Tagen haben die Munition verschossen in Iran, allein die USA, im Wert von 5,6 Milliarden US-Dollar. Das sind unvorstellbare Munitionssummen, die in dieses Land da, also mit denen die dieses Land zerstört haben. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Gut, und die haben halt gedacht, das geht schnell und alles erledigt sich dann von selbst. Und man muss man kann auf verschiedenen Ebenen sehen, dass die wirklich miserabel vorbereitet worden gewesen sind auf diesen Krieg. Also ein Detail oder 2 Details. Also man konnte schon Anfang März in der New York Times lesen, dass Iran schon in den ersten Angriffswellen auf die US-Stützpunkte am Persischen Golf wirklich hochsensible Radar- und Kommunikationsanlagen getroffen hat. Und Anlagen, die kosten Hunderte von Millionen, in einem Fall sogar 1 Milliarde US-Dollar. Ne? Und die Anlage ist Schutt jetzt, ne? Oder zumindest schwer beschädigt. Wie kommt das, dass auf hochgesicherten US-Stützpunkten eine Macht wie Iran, also jetzt nicht Russland, sagen wir mal, militärisch erfahren und wirklich auf Hightech-Niveau ausgerüstet, sondern Iran mit seinen Mitteln in der Lage ist, also so empfindliche Treffer da zu landen. Und dann hat sich auch relativ rasch herausgestellt, dass die USA, und das berichten so wirklich Militärexperten, dass die offensichtlich es völlig verschlafen haben, sich auf den Drohnenkrieg vorzubereiten, wie er seit 2022 in der Ukraine sich entwickelt hat, mit nebenbei iranischen Drohnen. Ne? Wenn man jetzt einen Krieg gegen Iran startet, dann sollte man doch wenigstens mal geschaut haben, wie verteidige ich mich gegen iranische Drohnen. Offensichtlich nichts geschehen oder fast nichts. Hat dazu geführt, dass, mega peinlich für die USA, dass die jetzt beim Zelensky nachfragen mussten, kannst du nicht mal ein paar Drohnenabwehrexperten rüberschicken? Hat er natürlich gemacht, ne? Ja. Aber das ist auch wirklich nicht mehr erklärbar. Ne? Also dieses Ausmaß an Größenwahn, das dahinter stecken muss, dass man sich auf wirklich die absehbarsten Details nicht vorbereitet, ist echt erschütternd. Ne? Aber gut, offensichtlich haben die auch sich tatsächlich auf diese Sperrung der Straße von Hormus nicht vorbereitet. Und sie läuft jetzt, man muss genauer dazu sagen, Iran greift tatsächlich Schiffe an, die ohne Genehmigung durch diese, also ohne iranische Genehmigung durch dieses Straße von Hormuz durchfahren. Das ist so. Ne? Gleichzeitig gibt es Schiffe, die durchkommen. Das sind zum einen iranische Tanker, die durchfahren oder in den letzten Wochen zumindest noch durchgefahren sind. Wie es weitergeht, weiß man nicht. Es sind vor ein paar Tagen auch zwei indische LNG, also Flüssiggastanker, durchgefahren. Denn Indien hat eine Genehmigung bekommen, durch die Straße von Hormuz durchzufahren. Also man kann das durchaus. Und der aktuelle Stand ist, dass Iran sagt, klar, die gegnerische Kriegsallianz, die lassen wir nicht durch. Also USA, Israel und je nachdem, wen sie genau auf der gegnerischen Allianz verorten. Die haben keine Chance, durch die Straße von Hormuz durchzufahren, ohne angegriffen zu werden, aber andere dürfen. Das ist also der Stand der Dinge. Die Folgen sind natürlich irre, denn es bedeutet, dass ein Fünftel der globalen Ölversorgung flachfällt und gleichzeitig auch ein Fünftel der globalen Flüssiggasversorgung, das kam aus Katar, flachfällt. Das sind irrsinnige Volumina, die da fehlen und schon jetzt ist nicht nur der Öl, sondern auch der Erdgaspreis deutlich in die Höhe gegangen, in Europa auf jeden Fall, in Asien auch. Und letzte Woche ist er kurz mal bei 120 Dollar pro Fass gelandet. Wir werden sehen, wie stark er jetzt nach dem Wochenende wieder in die Höhe schnellt. Aber klar ist auf jeden Fall, dass dieser irrsinnig ansteigende Ölpreis, also jetzt liegt er schon bei über 100, ne, das ist wirklich, wirklich gewaltig, dass der langfristige Schäden der Weltwirtschaft langfristige Schäden für die Weltwirtschaft verursachen wird. Ne, das ist jetzt schon klar, das steht jetzt schon fest. Es steht übrigens auch jetzt schon fest, weil nicht nur zwei Wochen Ausfälle da sind, sondern weil noch, selbst wenn die Straße von Hormuz sofort wieder geöffnet würde, ne, bis man die Anlagen wieder hochfährt, bis die repariert sind, das dauert. Das dauert Wochen, wenn nicht Monate. Das heißt, es steht schon jetzt fest, dass noch weitere Ausfälle kommen. Ne? Und das ist sozusagen der Druckhebel, den Iran ansetzt, um eben zu sagen, solange ihr den Krieg nicht einstellt, ne, sperren wir die Straße von Hormuz und eure Wirtschaft geht den Bach runter. Das ist das iranische Kriegsmittel praktisch. Man kann, glaube ich, noch eine andere Sache sehen an dieser Straße von Hormuz. Und das hat auch was mit dem, möglicherweise wahrscheinlich mit den großen Kriegsgruppen zu tun. Denn es ist so, dass Iran 12-13% des chinesischen Öls geliefert hat, der chinesischen Ölimporte in den letzten Monaten. Das ist nicht unersetzlich, aber das ist schon einiges. Das ist für China schon jetzt Aufwand, das Öl woanders herzukriegen. Das heißt also, wenn man eben versucht, sozusagen Iran jetzt niederzuwerfen und iranische Exporte durch die Straße von Hormuz nach China zu verhindern, dann ist das gleichzeitig eben auch ein Schlag gegen China. Es spricht sehr viel dafür, dass der Krieg gegen Iran auch was mit China zu tun hat. Man muss ja sehen, dass erst vor kurzem praktisch Venezuela umgedreht worden ist, außenpolitisch umgedreht worden ist, seitdem die chinesische Unternehmen aus seiner Ölindustrie aussperrt und auch kein Öl mehr nach China liefert. Und es gibt jemand, der hat das auch ganz wörtlich so gesagt, das ist Lindsey Graham, einer von den wirklich rechtsaußen, selbst bei den Republikanern. Und dieser Hardliner, der hat gesagt vor ein paar Tagen auf Fox News, wir haben hier gerade Venezuela auf unsere Seite gezogen, wir ziehen jetzt Iran auf unsere Seite und die zusammen verfügen über 31% der globalen Ölreserven. Und dann hat er gesagt, die hat China dann nicht mehr. Ne? Also wir verschaffen uns gewaltige Gewinne, denn wir können das Öl irgendwohin verkaufen, aber China wird es nicht mehr kriegen. So hat er das deutlich gesagt. Das heißt, man kann auch sehen, wie an den Öllieferungen, die durch die Straße von Hormuz gehen, ein Teil davon ist ja iranisches Öl gewesen auf jeden Fall und wie selbst die Auseinandersetzungen darum, um das mittelöstliche Öl eben tatsächlich auch was zu tun haben mit dem großen Machtkampf der USA gegen den Aufstieg Chinas. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, die wir gegenwärtig beobachten, wie auch die Europäer, die natürlich auch kein Problem haben mit dem gestiegenen Ölpreis, versuchen auch diese Sperrung von der Straße von Hormuz so schnell wie möglich aufzuheben. Ich habe jetzt nur gesehen, der Flugzeugträger Charles de Gaulle, französischer Flugzeugträger, wäre jetzt im Mittelmeer unterwegs, probiert da mit Druck aufzubauen. Eine niederländische Fregatte wäre auf dem Weg, also verschiedene Marine Operationen, die Stück weit da anfangen anzusetzen. Am wichtigsten wahrscheinlich die EU-Militäroperation Aspides. Die war meines Wissens nach bisher im Roten Meer. und hat jetzt umgeschwenkt. Da ging es eigentlich um die Houthis, mal ursprünglich, dass man da die Passage vom Roten Meer, in Anführungsstrichen den Transporter, absichert gegen Houthi-Rebellen. Und nun soll diese EU-Militäroperation halt verlagert werden in den Golf, um dort den Schutz des Handels bzw. die Aufhebung der Straße von Hormuz. Das wären jetzt so Möglichkeiten, wie da Stück für Stück versucht wird zu intervenieren. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das wäre gar nicht ohne weiteres möglich. Das liegt teilweise an Minen, die dort platziert sind. Und da ist klar, gerade, so viel ich gesehen habe, gar nicht so ganz klar, wie eigentlich ein Vorgehen aussehen soll. Denn die meisten Rednereien raten dringend davon ab, militärisch zu intervenieren, denn das kann eigentlich nur übel ausgehen. Das ist so der Stand, den ich jetzt gerade einfangen kann. Wie siehst du gerade die Bewegungen? Gibt es da Möglichkeiten, diese Straße, außer natürlich auf einem diplomatischen, das wäre der vernünftige Weg. Der vernünftige Weg wäre natürlich, den Krieg zu beenden und diplomatisch eine Öffnung der Straße von Hormuz zu erwirken. Wie siehst du es aber gerade? Welche Wege werden stattdessen probiert, statt den vernünftigen Wegen? Das ist ganz schwer abzuschätzen, finde ich. Also ich glaube auch die realistischste Möglichkeit ist halt, Druck zu machen, dass der Krieg aufhört, dass der Krieg beendet wird. Und dann halt diese Straße wieder unter Nutzung zu kriegen. Ob und wo da Minen platziert worden ist, das ist alles noch nicht ganz klar. Also es gibt die Aussage, dass Iran einige Minen platziert hat. Auf der anderen Seite gibt es die Tatsache, dass indische Schiffe durchgefahren sind. Und die sind nicht auf gut Glück durchgefahren. Ne? Also gut, man kann das Ding irgendwie noch nutzen. Auf der anderen Seite, wenn der Krieg weiter eskaliert, ist es für Iran mutmaßlich kein Problem, nur diese Straße vollkommen zu verminen. Also das dürfte wohl machbar sein, selbst unter der Maßgabe, dass die USA viele iranische Marineschiffe vernichtet haben. Aber das geht auch mit einem einfachen, ich hätte jetzt fast Segelboot gesagt, wie auf der Ostsee, ne, mit der Nord Stream. Das ist wirklich auf dem Level möglich, die Straße von Hormuz zu verminen. Die Alternative zu so einer Lösung wäre praktisch, dass man entweder wartet, und das ist das, was Frankreich so irgendwie andeutet, ne, bis die Kampfhandlungen weniger geworden seien und dass man dann halt versucht, wieder durchzufahren. Nun ist das, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr kurz gegriffene Rechnung, denn es ist klar, dass die Sperrung der Straße von Hormuz das letzte Mittel des Iran ist, ne, das Iran nutzen kann. Und von daher, selbst wenn die Kampfhandlungen runtergefahren sind und auf einem niedrigeren Level stattfinden, wird die Sperrung der Straße von Hormuz das sein, was Iran als letztes preisgeben wird. Von daher Rechnung oder die Aussage, dass man wartet, bis eben die Kriegshandlungen ein bisschen runtergefahren sind und dass man es dann versucht, das kommt mir wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ernst die das wirklich meinen. Die dritte Möglichkeit wäre natürlich schlicht und einfach in diesen Krieg da reinzufahren mit den eigenen, in den französischen Kriegsschiffen und unter Inkaufnahme von wirklich heftigen Beschuss zu versuchen, die Sperrung der Straße von Hormuz militärisch zu brechen. Das würde aber bedeuten, dass mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass Frankreich voll in den Krieg mit reingezogen wird. Und man kann heute, glaube ich, unter den Verhältnissen, die in der Welt herrschen, überhaupt nichts mehr sicher vorhersagen. Aber das zumindest kann ich mir schwer vorstellen, dass Frankreich wirklich sehenden Auges voll in diesen Krieg sich reinziehen lässt. Das gut, aber wie gesagt, wir müssen uns nicht deren Köpfe zerbrechen, das werden die entscheiden. Ja. Gut, das wären so die Perspektiven. Ein Aspekt, der mir da noch wichtig erscheint in diesem Kontext, ist der, dass sich die Frage stellt, und zwar unabhängig von der Dauer des Krieges, wie geht es nach dem Krieg weiter? Und klar ist, dass nach dem Krieg natürlich am Persischen Golf nicht Friede, Freude, Eierkuchen ausbrechen werden. Ne? Also wie auch immer die Sachen dann gedeichselt werden, da wird Spannungspotenzial da sein und es wird ganz unterschiedliche Kräfte geben, die eine gewisse Militärpräsenz dort haben wollen. Das können auch die arabischen Golfstaaten sein. Vielleicht können wir auf die ja später noch ein bisschen eingehen. Aber es ist ganz sicherlich auch die Frage, ne, wie ist es mit der Straße von Hormuz? Wer wird da dann sozusagen der Sicherheitsgarant sein? Werden es die USA sein? Ne, der Trump hat ja irgendwann schon mal gesagt, ja, ich sichere jetzt die Straße von Hormuz. bis ihm wohl seine Militärs verklickert haben, ganz so einfach geht das nicht. Seitdem hat er das so offen jetzt nicht mehr gesagt. Inzwischen sagt er, ja, jetzt sollen noch gefälligst irgendwelche Leute sich um diese Straße von Hormuz kümmern. Ne? Also das ist seine jüngste Aussage. Also Trump bettelt, dass irgendwer die Straße von Hormuz wirklich wieder frei macht praktisch. Und das ist jetzt mal abstrakt gesehen auf der machtpolitischen Ebene die Chance für die Staaten Europas. Ne? Denn wer die Straße von Hormuz sichert, hat im Mittleren Osten einen ganz dicken Fuß in der Tür. Ne? Das ist völlig klar. Und Frankreich schreit schon seit Wochen wirklich, ja, wir machen das. Ne? Klar, wir wollen das unbedingt. Und Frankreich hat auch Vorarbeit geleistet. Frankreich hat einen Militärstützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der auch schon beschossen worden ist übrigens. Ne? Frankreich ist regelmäßig in der Region militärisch präsent. Das heißt also, Frankreich hat auch einen Hintergrund dafür, sozusagen da einen Machtanspruch anzumelden. Und ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, unabhängig von Detailfragen jetzt, ist, dass Frankreich es anstrebt, in der Zeit nach dem Ende dieses Krieges einen Machtfaktor im Mittleren Osten zu werden. Und das erklärt es auch, dass andere Länder, Italien zum Beispiel, ne, auch ihre Kriegs- oder Spanien, Griechenland auch, obwohl Griechenland eher auf Zypern beschränkt, jetzt auch Kriegsschiffe zur Verfügung gestellt haben, im Verbund dieses französischen Flugzeugträgers, ne, weil die dann da eben auch sagen, ja, da wollen wir auch gerne eine Rolle mitspielen. Ne? Das heißt, es zeichnen sich da schon eben machtpolitische Auseinandersetzungen für die Zeit nach dem Krieg an. Und das wiederum ist was mich dazu bringt, zu denken, dass die europäischen Staaten da tatsächlich auch einen eigenständigen Machtkurs verfolgen. Auch was die Perspektive am Persischen Golf angeht. Ja. Das wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten. Also wie du ja sagst, da werden jetzt die Karten so ein bisschen neu gemischt, zumindest in Teilen. Und wir haben jetzt über die unterschiedlichen Akteure natürlich erstmal die Angriffsstaaten, USA, Israel gesprochen. Wir haben über den angegriffenen Staat, Iran gesprochen. Und wir haben über die Europäer gesprochen, die vornehmlich durch den, muss man ja auch sagen, wirklich mächtigen Hebel des Ölpreises beziehungsweise der Sperrung von der Straße von Hormuz, auch ein bisschen in die Handlungsnot geraten. Denn langfristig will keiner diese Ölpreise dulden. Es wurden ja auch schon Ölreserven geöffnet, um dem etwas entgegenzusetzen. Mhm. In welcher Größenordnung das gelingt, es steht auch wieder, wird auch viel diskutiert, ob das jetzt überhaupt so der Gamechanger war oder ob immer noch die $100 ein Barrel, ob das immer noch die Marke ist, wo wir uns gerade mit dem Ölpreis einpendeln. Also bleibt auf jeden Fall interessant. Und es gibt jetzt eben noch die weitere Konstellation, über die wir noch nicht gesprochen haben, die Akteure, die eben auch eine Rolle spielen, nämlich die Golfstaaten. Mhm. Und wenn ich die bürgerlichen Mainstream-Medien lese, dann ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, was die Golfstaaten da tun. Denn da steht ja, der Iran greift die Golfstaaten an. Und die Golfstaaten wehren sich dagegen überhaupt nicht. Besonders interessant fand ich in diesem Kontext, wenn wir uns jetzt nämlich eben den Positionen und den Interessenslagen der Golfstaaten widmen, die nicht weniger kompliziert sind als die der anderen Akteure, da fand ich besonders interessant, der emiratische Milliardär Khalaf Ahmad Al-Habtor, der hat nämlich ziemlich wütend darauf reagiert, warum die Sicherheit in den Golfstaaten gerade von den Angriffsparteien, nämlich USA und Israel, in Frage gestellt werden. Und der scheint sehr regierungsnah zu sein und auch gar nicht der einzige Vertreter, aber halt eben ein prominenter Vertreter für die Position der Golfstaaten, die diesen Krieg gerade überhaupt nicht lustig finden, sondern das fährt den gerade voll in die Parade. Und auch die ehemalige Schutzmacht USA wird hier gerade heftigst kritisiert. Und dazu müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz die Linie öffnen, gerade zwischen Saudi-Arabien und Iran. Da gab es ja über Jahrzehnte hinweg Spannungen, weil die beiden Regionalmächte ihre Vorteile in dieser Region haben probiert geltend zu machen. Natürlich gibt es da auch religiöse Implikationen, sunnitisch und schiitisch. Das mag auch eine Rolle spielen, die will ich auch gar nicht von der Hand weisen. Aber es ging natürlich auch um handfeste kapitalistische Interessen, die diese kapitalistischen Staaten da versucht haben durchzusetzen. Der Stellvertreterkrieg dafür war der Jemen. Da sind eigentlich die am meisten Saudi-Arabien und Iran aufeinander geknallt. Und befeuert wurde das Ganze von wem? Tada, den USA. Die USA hatten nämlich gar keinen Bock darauf, dass Iran und Saudi-Arabien näher zusammenwachsen. Denn so eine geeinte Macht im Mittleren Osten, die sie nicht unter Kontrolle haben, das findet die USA total scheiße. Also da sind wir eigentlich wieder bei unserem Prischinski, mit dem wir irgendwann mal bei Folge 1 angefangen haben, also auf dem großen Schachbrett. Da musste auch so ein Keil dazwischen getrieben werden und das hat die USA auch lange erfolgreich gemacht. Und dann kam die Annäherung. Da kam die Annäherung einmal, weil weder Iran noch Saudi-Arabien Interesse hatten, diesen Stellvertreterkrieg ins Unendliche zu führen, sondern sich auch die Interessenlagen des sowohl saudischen als auch des iranischen Kapitals bewegt haben, Unterschied, also nicht mehr als reine Ölstaaten versucht haben, ihr Kapital zu akkumulieren. Und China hat auf einmal eine Rolle gespielt. Also so kompliziert ist das Ganze. Wir haben es hier wirklich mit einem globalen Gesamtkomplex zu tun. Jetzt ein Vertreter von der Position, die Feindseligkeit mit Iran allmählich aufzubrechen, hin zu friedlichen Prozessen, damit gewisse Teile der Industrie, des Tourismus, florieren können, damit eine Kapitalakkumulation gut stattfinden kann, was jetzt nun mal die Aufgabe ist von einem Staat oder eine zentrale Aufgabe ist von einem Staat, dass das Kapital akkumuliert. Genau das wird jetzt verletzt von den USA, weil die brechen da auf einmal wieder einen Krieg vom Zaun. Und das stinkt eben dem saudischen Kapital. Und ein Vertreter davon ist zum Beispiel dieser emiratische Milliardär Khalaf Ahmad Al-Habtor. Jörg, du kannst es immer noch mal besser auf den Punkt bringen. Was genau ist seine Position, die jetzt mal stellvertretend ist für die Golfstaaten oder Teile der Golfstaaten, deren Interessenslage? Ja, ich glaube, der Kernpunkt ist der, du hast es ja auch gerade schon angerissen, also der Kernpunkt ist der, dass den Golfstaaten klar ist, ne, also mit Öl kann man noch sehr viel Geld verdienen, auch mit Flüssiggas, aber das ist nicht das Zukunftsmodell. In 20 Jahren oder wann auch immer, ne, vielleicht in 15, vielleicht in 30, ist Schluss damit. Und wenn man da nicht wieder als verarmtes Land in der Wüste versinken will, ne, dann muss man da vorbereitet sein auf was anderes. Was die Golfstaaten machen, in unterschiedlichen Schattierungen, aber alle in derselben Richtung eigentlich, ist, sich vorzubereiten auf die postfossile Ära. Das heißt, also auf der Energieebene kann man sehen, dass sie sehr stark auf Sonnen- und Windenergie setzen. Ne? Interessant für die Golfstaaten, aber eine Tatsache. Sie setzen auf grünen Wasserstoff, ne, damit dann die Welt zu beliefern. Und sie setzen auf eine Hightech-Industrialisierung. Das heißt, unter anderem, sie wollen Rechenzentren aufbauen, sie wollen in KI einsteigen und es gab, und das ist jetzt ein gutes Beispiel eigentlich, es gab im letzten Jahr, gab es Deals zwischen den Golfstaaten und den vor allem US-amerikanischen KI-Konzernen oder auch Chip-Herstellern mit dem Ziel, auf der einen Seite, dass die Golfstaaten sehr viel Geld, hunderte Milliarden Dollar zur Verfügung stellen für Investitionen in den USA. Ne, der Trump will ja immer Investitionen in den USA haben. Ja. Und als Gegenleistung praktisch war vorgesehen, dass die US-Konzerne auch einige wirklich große und wichtige KI-Rechenzentren in die Wüste auf der arabischen Halbinsel bauen. Ne? Ja. Und das ist sozusagen deren Zukunftsideal. Ne? Die haben da riesige KI-Rechenzentren bei sich stehen, mit denen sie den gesamten vielleicht Mittleren Osten, vielleicht auch noch Europa irgendwie beliefern, wie auch immer sich das dann genau ausgestaltet. Aber das ist deren Perspektive. Und genau diese Perspektive braucht eine zumindest nicht kriegerische Entwicklung. Man kann das ganz plastisch sehen. Ne? Direkt am 1. März sind ein paar Drohnen angeflogen und haben Amazon-Rechenzentren in Bahrain und in den Vereinigten Arabischen Emiraten schwer beschädigt. Ne? Und ja, genau dasselbe jetzt mit irgendwelchen KI-Rechenzentren, die Dutzende von Milliarden US-Dollar kosten. Welcher Konzern baut denn ein KI-Rechenzentrum da irgendwo in die Gegend, ne, wenn er damit rechnen muss, demnächst fliegt eine iranische oder Houthi oder was auch immer Drohne da rein? Doch kein Mensch. Von daher, dieser Krieg ist wirklich für die Golfstaaten eine ganz, ganz fatale Entwicklung. Und das Ding ist, das haben die tatsächlich schon lange klar. Man kann es festmachen an 2019 an einem Angriff von den Houthi damals mit Raketen und Drohnen auf saudische Ölanlagen. Ne, die Houthi haben im, glaube September 2019 war es, mit einem Angriff eben auf diese Ölanlagen die saudische Ölproduktion von jetzt auf gleich halbiert. Ne, das war schon schmerzlich, ging zu reparieren, hat dann auch später wieder das Geld eingebracht, aber trotzdem. Ne, und Saudi-Arabien hat damals eigentlich erwartet, dass die Schutzmacht USA, ne, das waren sie ja immer, ne, dass die Schutzmacht USA jetzt eingreift und den Houthi irgendwie zeigt, so geht es nicht. Ne? Und die Schutzmacht USA, das war damals der Trump, und der Trump hat gesagt, ist mir doch egal, ne? Also ich mache da jetzt nichts. Ne? Er hat ein paar Soldaten hat er wohl nach Saudi-Arabien geschickt, die dann da dumm in der Wüste gestanden sind, aber ne, getan hat er nichts. Und die Saudis haben damals realisiert, okay, ne, das Modell funktioniert nicht, ne, mit der Schutzmacht USA, wenn es ernst wird, dann handeln die nach ihren Interessen und das sind nicht die unseren. Und das ist wirklich der Zeitpunkt gewesen, von dem an Saudi-Arabien auf Ausgleich mit Iran gesetzt hat, mit langwierigen, sehr mühevollen Verhandlungen, die fortgeschritten sind, dann stecken geblieben sind, dann kamen sie nicht mehr von der Stelle, dann ist China eingeschaltet worden, um diese Verhandlungen mit Vermittlung voranzubringen, das hat geklappt, ne? Und im Prinzip dieser Ausgleich läuft, wenn man so will, immer noch, muss man glaube ich so sagen. Das Ding ist, die Angriffe auf die Golfstaaten, was ist das denn genau? Das ist, zum einen sind das natürlich die Angriffe auf die US-Stützpunkte. Ja, ja. Nur gehen die ja bekanntermaßen nicht so sauber. Ne? Also die Drohnen und Raketen werden abgefangen und die Trümmer fallen halt irgendwo in die Gegend. Ne? Das erwischt schon mal Ziele, ne? Wie dieses Luxushotel in Bahrain ist es, glaube ich, gewesen, das erste, das getroffen wurde. Oder in den Emiraten. Ne? Klar, da geht auch mal sowas in die Brüche. Das ist nun nicht ein Ergebnis eines gezielten iranischen Angriffs gewesen, sondern ein Kollateralschaden. Natürlich ist klar, bei jedem Krieg gibt es solche Kollateralschäden. Also dass die Golfstaaten sauer sind, ne? Kann man eigentlich nur nachvollziehen, ist völlig klar. Und dann muss man auch sehen, dass das Ganze geht schon auch weiter, denn Iran sagt ja sinngemäß, ne, oder teilweise auch wörtlich, Iran sagt, okay, was die USA bei uns angreifen, das greifen wir bei denen an. Nun ist eine Meerwasserentsalzungsanlage in Iran zerstört worden von einem US-Angriff. Daraufhin hat Iran eine Meerwasserentsalzungsanlage in Bahrain angegriffen. Das ist nun für Bahrain wirklich eine Katastrophe. Und ähnlich läuft das mit Energieanlagen. Also klar, in Iran werden Energieanlagen angegriffen. Iran greift Energieanlagen auch in den Golfstaaten an. Ne? Und das sind jetzt, da kann man sich jetzt streiten, ist da noch irgendwie US-Kapital drin, ne, in diesen Dingern? Ist vielleicht keins drin? Ne? Und wie auch immer, auf jeden Fall klar ist, in dieser Hinsicht werden die Golfstaaten tatsächlich angegriffen. Nur sie haben im Hintergrund immer die Lage, dass sie eigentlich Krieg nicht brauchen können. Und auf der einen Seite ist denen klar, wer den Krieg angefangen hat. Das waren USA und Israel. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, solange die USA und Israel, vor allem die USA, eben am Golf da mit ihrem Militär präsent sind, ist ein Gefährdungsfaktor für eine friedliche Entwicklung präsent. Das andere ist, denen ist völlig klar, Iran ist ihr Nachbarstaat, ne? Und Nachbarn kann man nicht beseitigen. Ne? Man kann vielleicht die Regierung stürzen, aber die Illusion, dass nach einem Sturz, selbst nach einem Sturz der Regierung in Iran, wenn er denn überhaupt zustande kommen würde, dass dann da wirklich aus Sicht der Golfstaaten friedliche Verhältnisse herrschen oder wenn Iran gar einen Bürgerkrieg versinkt, dann kann da nicht auch wieder irgendwelche Raketen oder Drohnen rüberfliegen und Amazon-Rechenzentren kaputt machen. Ne? Das ist doch alles nicht zu garantieren. Von daher, die Linie, die die Golfstaaten gerade grundsätzlich fahren, ist zu sagen, wir halten still, ne? Wir wollen aus diesem Krieg raus, wir verschärfen ihn nicht weiter und nach dem Krieg muss irgendwie geregelt werden. Klar ist, dass eine Lösung mit Iran her muss nach dem Krieg. Klar ist auch, dass es nicht einfach wird, ne, nachdem was die Golfstaaten aus Iran abgekriegt haben, obwohl die genau wissen, warum Iran dahin schießt. Ne, das ist ja völlig klar. Also es geht nicht um sie sozusagen, sondern es geht um Abwehr gegen die USA. Aber gut, das wird dann da halt verhandelt werden müssen. Und vor diesem Hintergrund sind unsere Äußerungen eben nochmal doppelt so interessant wie diejenigen von Ahab Tuch, der ja auch gesagt hat, ne, also so können wir nicht weitermachen. Und in dem Zusammenhang interessant ist auch, dass zumindest einige Golfstaaten inzwischen überlegen, wie sie denn zu ihren Milliarden-Deals mit den USA stehen. Das hat einen rationalen Hintergrund, denn die verlieren gerade wirklich immense Summen an Geld, dadurch, dass ihre Ölförderung platt ist, dadurch, dass ihre Erdgasförderung platt ist, dadurch, dass der Luftverkehr kein Geld mehr bringt, der Tourismus kein Geld mehr bringt. Ne, die haben ein echtes Problem gerade und die verlieren irre Summen an Geld und einige sagen inzwischen, okay, wir denken ernsthaft drüber nach, diese Milliarden in den USA einzusparen. Ne, das heißt also, die Investitionen, die wir den USA gesagt haben, zu kürzen. Und das ist natürlich ein Schritt weg von dem engen Bündnis mit den USA. Und ja, so Leute wie der Ahab Tuch, die hauen da halt noch ein bisschen auf die Kacke, ne, und sagen wirklich öffentlich und deutlich, dass es so nicht weitergeht mit den USA, dass man genau weiß, wer den Krieg angefangen hat, wer also der Aggressor ist, wer der Unfriedensstifter ist in der Region und dass das jetzt ein Ende haben muss. Und wie das auf lange Sicht weitergeht, das ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Aber Iran sagt inzwischen, wir wollen, dass die US-Stützpunkte aus dem Golf rauskommen. Das ist nun garantiert nichts, was sich von jetzt auf gleich umsetzen lässt. Ne? Also das wäre nun wirklich eine weltstürzende Entwicklung, wenn die USA da einfach abziehen würden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, das ist zwar nicht wahrscheinlich, ne, aber es ist auch nichts, was jetzt grundsätzlich undenkbar ist. 2015 hätte niemand gesagt, dass die USA aus Afghanistan abziehen. Ja, ja. Mhm. 2021 haben sie es getan. Also all das sind ungelegte Eier. Ne? Mhm. Das heißt, das sind Entwicklungstendenzen und Ziele und Strategien und Optionen, die man erkennen kann. Ob die realisiert werden oder ob das Ganze in eine völlig andere Richtung geht, das weiß kein Mensch im Moment. Das ist unabsehbar. Es wird Krieg geführt. Ne? Im Krieg ist das Ergebnis nie vorherzusagen. Das ist klar. Mhm. Insofern. Aber ich denke, diese Tendenzen wahrzunehmen, ist grundlegend, wenn man das Vorgehen der arabischen Staaten, der Staaten auf der arabischen Halbinsel, der Golfstaaten eben verstehen will. Wenn man das nicht im Hinterkopf hat, ne, diese Interessenlage, dann versteht man nicht, was die tun und dann denkt man sich halt immer, sind die dann blöd, die lassen sich beschießen, ohne was zu machen. Ja. Aber die haben halt sehr gute Gründe dafür, die sehr, sehr weit reichen. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch vieles zum Iran sagen. Der Zeit geschuldet können wir nur noch mal so einen ganz kleinen Überblick zusammenfassen. Also wenn wir unsere Figuren auf unserem Schachbrett mal ein bisschen sortieren, dann haben wir da Angriffsstaaten, USA und Israel, die Iran angegriffen haben. Wir haben also auch einen angegriffenen Staaten, den Iran. Wir haben schon Kriegsverbrechen, die dokumentiert sind. Die Mädchenschule, die bombardiert wurde, bei der, da habe ich jetzt unterschiedliche Zahlen gelesen, zwischen 150 und 170 toten Schülerinnen, die durch eine US-amerikanische Rakete dort ermordet wurden, getötet wurden. Giftschwaden über Teheran, saurer Regen, der runterkommt. Also die Stadt wird wirklich massiv bombardiert. Ehrlich gesagt auch gegenwärtig, während wir hier dieses Gespräch führen, habe ich schon gesehen, laufen gleichzeitig Bombardements von Seiten USA. Dann haben wir die Interessenslage der Golfstaaten selbst, die hast du gerade dargelegt. Davor haben wir gesprochen über die Interessenslage der europäischen Staaten und auch deren langfristigen Perspektive, selber vielleicht zur Schutzmacht oder auf jeden Fall zu irgendeiner Form von Akteur im Nahen Mittleren Osten selber zu werden und ein Stück weit die US-Hegemonie einfach zurückzutreiben. Und dann haben wir noch China. Also wir haben einige Figuren auf dem Schachbrett mit unterschiedlichen Interessenslagen und das macht den Gesamtkomplex eben entsprechend aufwendig herzuleiten, entsprechend schwierig nachzuvollziehen, was da im Einzelnen passiert. Und dann haben wir noch die lange Geschichte, die man irgendwo in den 50er Jahren anfangen könnte. Und deswegen kriegen wir das auch nicht alles in eine Folge gepackt. Es ist auch ein äußerst interessantes Feld. Also es ist ja auch nicht so, dass man dabei nicht gerade viel lernt und viel beobachtet, was auch die Grenzen der US-Hegemonie bedeuten. Es ist gerade der US-Hegemon, die einzige Weltmacht, die in ihrer Krise, in ihrer Hegemoniekrise, wie wild um sich schlagen. Ja, und das ist genau der Ausdruck davon. Ne? Das ist der Ausdruck davon, dass sie lateinamerikanische Staaten gerade um sich scharen im sogenannten Shield of the Americas. Das ist die Entführung von Maduro und seiner Frau. Das ist der Würgegriff Kubas und oder der Würgegriff, in dem sich Kuba befindet. Das ist der Angriff auf Iran. Also wir sehen, das ist ein US-imperialistischer Staat, der um seine hegemoniale Vorstellung als einzige Weltmacht gerade ringt und kämpft. Ja. Das halt eben auf einem militärischen Weg, weil ökonomisch sieht es scheiße aus. Ja. Okay, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Also das Thema, keine Frage, bleibt auch im nächsten roten Faden. Wichtiges Thema. Wir können jetzt die anderen Themen, die wir noch auf dem Zettel haben, wirklich nur noch buchstückhaft anreißen. Das wird den anderen Themen nicht gerecht, ist klar. Aber so ist das halt, wenn gerade so ein Kessel richtig am Kochen ist. Ja. Und eben in seiner Komplexität, auch wie eben dargestellt, Probleme macht auf dem gesamten Globus. Jörg, ich würde dich noch ganz kurz fragen, weil es ein Thema ist, das wir in den letzten beiden Folgen auch schon angerissen hatten und da geht einfach so eine kontinuierliche Linie weiter, nämlich die Frage nach der deutschen nuklearen Bewaffnung. Also ich würde jetzt ganz kurz das Feld wieder wechseln, raus aus dem Nahen Mittleren Osten hin zum deutschen Militarismus. Und hier gibt es wieder neue Entwicklungen. Ne, dem Iran wird da dargelegt, die würden eine Atombombe bauen. Wer jetzt gar kein Hehl daraus macht, über dieses strategisch nachzudenken, sind die Deutschen. Die reden da inzwischen sehr, sehr offen darüber, dass da hohes Interesse besteht. Mhm. Und das im Schulterschluss mit den Franzosen. Mhm. Was wird da gerade diskutiert, genau, Jörg? Im Prinzip ist das ein Modell, das praktisch jetzt mal in der offiziellen Sprachweise den nuklearen Schutzschirm Frankreichs doch weiter über Europa ausspannt. Das ist sozusagen also die offizielle Ausdrucksweise. Das bedeutet, Frankreich ist ja Nuklearmacht, hat im Moment rund 270 Atomwaffen, das ist die offizielle Angabe. Frankreich verteidigt sich damit im Zweifelsfall. Aber die Idee ist halt immer zu sagen, Frankreich kann ja damit auch mehr verteidigen in Europa, denn Frankreich ist ja in der EU die einzige Atommacht gerade. Ja. Und die Idee, die im Moment diskutiert wird, die auch Merz jetzt schon mit Macron besprochen hat, ist, um es auf zwei, drei Punkte runterzubrechen, zu sagen, dass Frankreich ein bisschen seinen Radius ausdehnt. Und zwar so, dass die, und da sind mir die Details auch im Einzelnen noch nicht klar, wie das operativ wirklich bewerkstelligt werden soll. Und ich bezweifle auch, dass das wirklich schon im Einzelnen durchdekliniert ist von den Beteiligten. Aber die grobe Idee ist die, dass man sagt, die französischen Nuklearstreitkräfte, die sitzen jetzt in Zukunft nicht mehr nur fest auf ihren Stützpunkten in Frankreich, sondern die werden auch mal einen Ausflug machen nach einen Militärstützpunkt in Deutschland, sage ich jetzt mal, und einen Militärstützpunkt in Polen jetzt vielleicht, ne, und wo auch immer. Und das hängen die nicht an die große Glocke. Man weiß dann öffentlich nur, dass eben eine bestimmte Anzahl an europäischen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland und Polen, halt beteiligt sind an diesem neuen Modell der französischen, ich sage jetzt mal, Atomkriegsvorbereitung praktisch. Ne? Und die Idee ist eben zu sagen, dass dann Russland immer auch in Rechnung stellen muss, dass möglicherweise französische Nuklearwaffen gerade auf deutschen oder polnischen Militärstützpunkten stehen. Und das verkompliziert deren Rechnung natürlich. Und das bezieht natürlich in der einen oder anderen Weise auch tatsächlich natürlich Polen und Deutschland dann, das sind zwei Staaten, die daran möglicherweise teilnehmen würden an diesem Modell, eben in diesen sogenannten französischen Schutzschirm mit ein. Ne, das ist das Modell, was gerade diskutiert wird. Gleichzeitig wird gesagt, wenn das so ist, dann müssen natürlich auch, sagen wir mal, Einheiten der Bundeswehr an französischen Atomkriegsmanövern teilnehmen, denn im Ernstfall müssen die dann auch bei Einsätzen irgendwie unterstützend tätig sein. Und ja, dieses Modell wird jetzt in Angriff genommen. Das ist so die Aussage gerade, der Stand der Debatte. Wie weit das eben wirklich dann praktikabel ist und sich auch durchsetzt, werden wir sehen müssen. Aber es tut sich insofern was. Frankreich verbindet das damit, dass es sagt, wir brauchen dafür mehr Atomwaffen. Wir werden also zusätzliche Atomwaffen bauen. Wir sagen aber nicht, wie viel. Um eben dieses Risiko der Unsicherheit sozusagen für Russland, darum geht es ja immer, halt zu haben. Ja. Das ist der Stand der Debatte gerade. Wie gesagt, ob das aufgeht oder nicht, muss man sehen. Klar ist jedenfalls schon jetzt, dass es in der deutschen Bourgeoisie Stimmen gibt, die sagen, Leute, das reicht uns nicht. Ne? Weil zum einen, wenn es wirklich ernst, hart auf hart kommt, dann wird Frankreich natürlich auch dann nur seine Interessen verteidigen, ne, wenn es wirklich, wirklich hart auf hart kommt. Und klar ist bei diesem Modell, ne, was die da in Arbeit haben gerade, der rote Knopf bleibt in Frankreich. Ja. Ne, den teilen die nicht. Das ist völlig logisch. Und da gibt es jetzt eben Stimmen in Deutschland, die sagen, das reicht uns nicht, wir brauchen auch einen Finger am roten Knopf, zumindest. Und den kriegen wir nur, wenn wir eigene Atomwaffen haben. Ja, es gibt, um ein Beispiel rauszugreifen, in der Publizistik gibt es in der FAZ eine Fraktion von Leuten, die immer wieder sagen, wir brauchen eine eigene deutsche Atombombe. Ne, der Merz kann da jetzt nicht plötzlich kneifen, das geht nicht, der irrt sich. Ne? Also der muss da endlich zumindest die Debatte öffnen für eine deutsche Bombe. Das wollen wir auf jeden Fall, sagen diese Leute, die Debatte darüber. Und diese Debatte wird, gehe ich mal von aus, ne, unter der Oberfläche sicherlich weiter geführt. Man hat kürzlich gesehen, wie sie geführt wird, dass sie geführt wird. Ganz aktuell sind die Stimmen etwas im Hintergrund, auch wegen des Iran-Kriegs, denke ich, der inzwischen wirklich im Moment wirklich alles absorbiert. Aber gut, das ist der Stand der Dinge praktisch. Da wird also in den nächsten Monaten, denke ich, noch einiges an weiterer Debatte auf uns zukommen. Und die verfolgen wir natürlich. Ja, auch abseits von nuklearen Fragen ist Deutschland Hauptrüstungstreiber aktuell. So neulich gelesen in einem Bericht aus German Foreign Policy. Da steht, Deutschland ist aktuell der wohl bedeutendste Rüstungstreiber weltweit sogar. Ja, das hat eine Analyse von dem Londoner Think Tank International Institute for Strategic Studies, IISS. Die haben eine Studie herausgebracht. Immer sehr interessant, wie die Entwicklung ist des globalen Militarismus. Und da steht halt Deutschland, also Europa, aber vor allem Deutschland, gerade sehr hoch im Kurs. Denn in dieser Analyse steht, dass die europäischen Militärausgaben im vergangenen Jahr um 12,6% gestiegen sind, für Deutschland sogar um 18%. Zum Vergleich, der globale Durchschnitt liegt bei 2,5%. Also insgesamt steigen die Militärausgaben global, aber zwischen dem globalen Durchschnitt 2,5 und Deutschland 18% ist ja dann doch noch ein Unterschied. Das bedeutet auch, Deutschland könnte, wenn Berlin den Kriegsetat auf 150 Milliarden Euro erhöht, das war das Ziel bis 2026, dann wäre nur Deutschland alleine den globalen Aufwendungen bei 6%. Ne? 6% des globalen Aufkommens wäre Deutschland. Möchte jetzt aber gar nicht mehr Zahlen referieren, sondern nur vielleicht nochmal den Status quo einfangen, mit Verweis auf diesen wunderbaren Artikel im German Foreign Policy, wie sehr gerade der globale Militarismus und vor allem auch vorangetrieben vom europäischen und deutschen Militarismus in Bewegung ist, nuklear wie auch nicht nuklear. Jörg, was auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sind aktuelle Bewegungen in der internationalen Politik mit China. Das hatten wir ja auch schon bei der Loslösung der transatlantischen Fraktion bei den Europäern, ne, der Elefant im Raum, wie sie es bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt haben, der Elefant im Raum sind die USA mit ihrer Sicherheitsstrategie, stoßen sie einigen vor den Kopf. Da könnte man jetzt die Europäer nennen, da könnte man auch die Kanadier nennen. Einige sind auf jeden Fall sich neu am Orientieren. Was kann in Sachen Kriegsstrategie, was kann auch in Sachen Handelsstrategie, in Sachen Wirtschaft kompensatorisch hier passieren? Und da ist natürlich augenscheinlich, okay, die nächstgrößere Option ist China. China mit ganz anderen Wachstumszahlen, viel dynamischer als die alte USA sozusagen. Und dann gab es einige Delegationen vom Bundeskanzler Merz und auch vom Premierminister Keir Starmer. Und die haben eine größere Delegation, also unabhängig voneinander, es waren jetzt zwei Delegationen, aber sie sind halt eben nach China gereist und haben dort auch größere Handelsabkommen getroffen und vieles intensiviert, was den Handel und wahrscheinlich auch Strategiefragen angeht mit China. Was mich besonders überrascht hat, war noch die alte Linie der Bundesregierung in Sachen Außenpolitik China von Annalena Baerbock. Die war nämlich sehr konfrontativ. Auch wenn man natürlich, wir erinnern uns an die G7-Rede in Kanada von der Leyen, sehr konfrontativ, sehr abweisend gegenüber China. Jetzt scheint eine völlige Kehrtwende. Zum Beispiel, nur mal so als ein Parameter, Friedrich Merz kommt zurück und sagt, naja, Ein-China-Politik. Klar, das stand bis dahin absolut zur Debatte. Man hat die Fregatte Hessen ins südchinesische Meer geschickt, um zu sagen, nee, ist gar nicht klar. Und jetzt, wo die Karten auf dem Spielfeld wieder neu gemischt sind, kommt Friedrich Merz zurück und sieht die Ein-China-Politik. Natürlich von UN-Seite ist, von den UN-Resolutionen ist es sowieso indiskutabel. Aber die Bundesregierung hatte da ja immer aus geostrategischen Abwehr, also auch als Konkurrenzgründen, der große Rivale, Vorbehalte, die Ein-China-Politik anzuerkennen. Und da war ich echt ein bisschen überrascht, also wie schnell das manchmal gehen kann. Wie hast du das beobachtet? Was hast du vor allem jetzt von dem strategischen Partner China, den neuen Ausrichtungen der Europäer, was hast du da vor allem beobachtet? Was ist da hervorstechend? Ich denke, das Entscheidende ist der Kurswechsel, den es da gegeben hat. Übrigens, als der Wadefuhl seine erste China-Reise durchführen wollte, ist die noch, muss der die noch absagen praktisch, ne, weil er keine Gesprächspartner gekriegt hatte, weil auch er zu Beginn noch wirklich offen konfrontativ gewesen ist auf eine Art und Weise, die sich China einfach nicht mehr halt bieten lassen praktisch. Das heißt, der Kurswechsel, der muss irgendwann im Herbst da wirklich eingeleitet worden sein. Und ich denke, der Hintergrund ist schlicht und einfach der, das hat der kanadische Premierminister Mark Carney in Davos in seiner Rede ja auch deutlich gesagt, ist schlicht und einfach der, dass man doch eine größere Unabhängigkeit von den USA braucht, ne, wenn man von denen nicht komplett erdrückt und ausgesaugt werden will. Und größere Unabhängigkeit heißt, man muss andere Kooperationspartner haben. Und da kann man jetzt mit dem Mercosur natürlich den Freihandel vorantreiben und man kann mit Indien den Freihandel vorantreiben, aber das reißt nicht wirklich was raus. Ne, wenn man wirklich was rausreißen will, dann kann man es sich sozusagen, dann kann man sich jetzt zugespitzt formuliert, nicht auf ökonomischer Ebene einen Mehrfronten-Wirtschaftskrieg leisten. Auf der einen Seite Zollkrieg mit den USA, auf der anderen Seite hier Schlachten, Wirtschaftsschlachten mit China. Das haut nicht hin. Ne? Das gibt die deutsche und die europäische Wirtschaft nicht her. Dann muss man, wenn es also mit den USA etwas härter wird, ne, im Umgang, also wenn man da sich größere Unabhängigkeit erkämpfen muss, so sehen die das, dann muss man den Konflikt mit China etwas runterfahren und auch wieder das Geschäft mit China etwas ankurbeln, und da braucht man eine bessere Verhältnisse. Und das ist genau das, was jetzt für die deutsche Seite eben der Merz mit seinem Besuch da geregelt hat. Allein schon der Tonfall ist ja wirklich erstaunlich gewesen. Also es lohnt sich da, die Mitschriften der Pressekonferenzen, der Stellungnahmen mal nachzulesen. Also der ist da hingefahren und gesagt, ich freue mich, endlich hier sein zu können. Es ist eine große Ehre, dass ich so empfangen werde. Ich bin so dankbar, dass ich hier... Ich habe den noch nicht gehört, ne? Ja, also da ist schon das deutliche Bedürfnis da, hier ein Gegengewicht sozusagen, oder da die Spannungen zumindest etwas runterzufahren, um halt größere Spielräume gegenüber den USA zu haben. Und das, denke ich mal, ist auch eine Notwendigkeit, wenn, also aus Sicht der Herrschenden, wenn eben sie eine größere Unabhängigkeit gegen die USA erreichen wollen. Insofern würde ich auch denken, dass das eine Linie ist, die zumindest mittelfristig jetzt erstmal Bestand hat. Das heißt nicht, dass keine Konflikte mehr stattfinden. Ne? Also, weil platt gesagt, es kann in der besten Beziehung kann es Reibereien geben. Und das hält eine gute Beziehung auch aus. Ne? Also das bedeutet nicht, dass jetzt sämtliche Zölle runtergefahren werden und keine, was weiß ich mehr, diskutiert werden, keine Strafmaßnahmen. Das muss nicht sein, ne? Aber es wird kein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding werden, ne? Dieses Verhältnis, aber eines, das doch vermutlich entspannter ist. Also würde ich davon ausgehen. Andernfalls wird es kaum klappen, eben ja gegenüber den USA sich mehr Freiräume zu schaffen. China hatte ja auch gerade wieder Bilanz gezogen aus den letzten Jahren. Es war Volkskongress und es wurde der Fünfjahresplan diskutiert. Das heißt, man guckt ja auch ein bisschen in den vergangenen Plan und schaut, was hat funktioniert und welche Schwierigkeiten haben sich ergeben. Da ist natürlich gerade der Handelskrieg mit den USA und diesen gigantischen Zöllen, der hat da natürlich reingehauen. Was gibt es denn für Besonderheiten aus diesem Volkskongress, aus dem Fünfjahresplan? Was sticht denn besonders hervor jetzt bei der Bilanz? Ich denke, zwei, drei Sachen kann man auf jeden Fall festhalten. Eines ist, dass China weiter auf eine klare ökonomische Modernisierung setzt, auf Hightech-Industrien. Zum Teil muss es noch aufholen, bei Halbleitern zum Beispiel. Also bei Halbleitern liegt China nach wie vor noch hinter den USA und Ostasien zurück. Also den anderen Staaten Ostasiens, Japan, Südkorea und Taiwan, kein Staat, aber ein eigenes Wirtschaftsgebiet. Und da gibt es sicherlich noch Aufholbedarf. In anderen Bereichen kann man sehen, dass China nach Auffassung der chinesischen Regierung eben aufgeholt hat. Das sind zum Beispiel Elektroautos. Da liegt China auf Weltebene vorne und die tauchen jetzt im neuen Fünfjahresplan nicht mehr so an vorderster Stelle auf, die Elektroautos beispielsweise. Man kann aber auch sehen, dass China verstärkt darauf setzt, von den USA unabhängig zu werden. Das heißt vor allem, dass es darauf setzt, seine eigene Forschung und Entwicklung, seine Wissenschaft weiter zu stärken, denn die modernste Hightech-Industrie ist natürlich ganz stark von der avanciertesten Wissenschaft abhängig. Da soll massiv rein investiert werden in Forschung und Wissenschaft. Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Und gleichzeitig zielen die schon darauf ab, die Vereinigten Staaten zu überholen. Man sieht das bei einigen Bereichen, wie zum Beispiel beim Quantencomputing oder auch bei der KI, wo China eigentlich schon mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den USA ist und oder fast auf Augenhöhe und daran jetzt aber vorbeiziehen will. Das heißt also, China hat fest weiter im Blick sein großes Ziel, eben zur führenden Technologie- und Wirtschaftsmacht weltweit zu werden und das eben eventuell auch vor den USA. Das wäre so eine Sache. Eine andere Sache, die man festhalten kann, ist sicher, dass China auch seine militärische Entwicklung vorantreibt. Es wird seinen Militärhaushalt auch wieder aufstocken, um 7% laut Planung. Hm. Das ist immer noch, also das ist schon eine ganze Menge. China wird eben weiterhin das Land sein, das weltweit die mit Abstand zweitgrößten Militärausgaben hat, auf der anderen Seite auch mit riesigem Abstand hinter den USA, ne? Also hinter ihrem großen Gegner eigentlich. Ja, und man muss auch sagen, ne, China steigert seine Militärausgaben um 7%. Deutschland ist gerade dabei, sie um 18% zu steigern. Ne, also das dürfen wir, denke ich, auch nie aus dem Blick verlieren, diese Verhältnisse. Die Steigerung der Militärausgaben ist aus chinesischer Sicht notwendig, um einen möglichen US-amerikanischen Angriff abzuwehren. Ne, und die Militarisierung der USA in Ostasien ist ja wirklich auch gewaltig. Die militarisieren die erste Inselkette vor der Küste Chinas. Ne, sie militarisieren die Philippinen, sie militarisieren Taiwan weiter, sie drängen Japan zu militarisieren. Japan, ja. Also dagegen richtet sich die Verteidigung. Übrigens, kleine Randnotiz, ne, die USA schießen da gerade mal wieder ihr nächstes Eigentor, machtpolitisch gesprochen. Denn sie sind jetzt schon gezwungen, Abfangraketen zur Raketenabwehr aus Südkorea in den Mittleren Osten zu verlegen. Ne, ihre Stützpunkte da. Ja. Und in Südkorea, die Militärplaner, die drehen am Rad. Ne, die sagen, wir haben hier diese Abwehrraketen fest eingeplant. Ne, wenn es jetzt kracht, sind wir im Eimer. Ne, platt gesagt. Ne, und auch Taiwan. Ne, Taiwan, die Trump sagt immer, hier Taiwan muss 10% seines Haushalts für Militär ausgeben. Das sagt er immer. Das ist natürlich Quark, aber die sind inzwischen bereit, auf 5% aufzustocken. Nur, sie kaufen einen Großteil ihrer Waffen in den USA. Sie haben jetzt schon das Problem, dass sie so eine lange, ellenlange Bestellliste in den USA, aber die USA halt nicht liefern können, ne, weil die gerade mit anderen beschäftigt sind. Bei beiden war es die Ukraine, die sie beliefern müssen. Jetzt ist es halt Israel und der Mittlere Osten, wo sie Waffen hinschicken müssen. Ne, und die Bestellliste von Taiwan wird immer länger und länger und länger und es kommt nichts. Also auch das wirklich ein Schuss ins eigene Kontor praktisch. Die schießen da gerade alles gegen Iran, aber in Ostasien fehlt es. Aber gut, das ist das Problem der USA und im Fünfjahresplan bereitet sich China eben darauf vor, eben Maßnahmen zu treffen, um auch militärisch eben Sicherheit zu haben gegenüber den Vereinigten Staaten. Und es wird auch nochmal klargezogen, oder es wurde auch in den Debatten während der zwei Sitzungen, auf denen der Fünfjahresplan näher verabschiedet worden ist, klargestellt, dass China weiterhin seine zentralen Interessen verteidigen wird. Also es kommt nicht in Frage, dass Taiwan sich abspaltet, völlig klar. Das wird China nicht tolerieren. Und kleiner allerletzter Punkt, es gerät so langsam auch eine Stärkung der chinesischen Währung, also des Yuan, Renminbi, heißt formal ausgeschrieben, in der globalen Finanzwirtschaft in den Blick. Und wenn das ernst wird irgendwann, das wird vermutlich ein langsamer Prozess sein, aber wenn das irgendwann mal ernst wird, dann wird die Stellung des Dollar, die dominante Stellung des Dollar in der globalen Finanzwirtschaft ins Wanken geraten, ne? Kann in ferner Zukunft sein, aber kann auch in näherer sein, das weiß kein Mensch. Und wenn das passiert, dann wankt die Vormacht der USA ganz gewaltig. Dann ist sie wahrscheinlich sogar futsch. Neben all den Misserfolgen der US-Außen- und eigentlich auch Innenpolitik, ich denke, die Wahl in Japan mit der neuen Premierministerin in Japan, das kann man vielleicht als kleinen außenpolitischen Erfolg der USA auf ihrem Konto verbuchen, denn da haben wir jetzt wirklich US-amerikanische Interessen in Tokio sitzen. Ja. Das ist vielleicht so das eine Ding. Das gehört halt eben auch, gerade wenn wir über China sprechen und die strategischen Ausrichtungen in den Gewässern, dann gehört natürlich die japanische Position dazu und die ist jetzt US-amerikanisch. Ohne. War sie vorher auch, aber jetzt ohne Wenn und Aber. Ja. So, zwei leider nur Mini-Themen am Ende noch. Ukraine-Krieg sollten wir schon noch erwähnen, dass hier in den letzten 4 Wochen meines Erachtens, nach meiner Beobachtung, nicht so viel militärische Bewegung stattgefunden hat. Generell hat der Fokus auf Iran die Medienlandschaft auch natürlich den Fokus stark verlegt. Dadurch gab es deutlich weniger Artikel. Über einen Umstand bin ich dann aber dann doch drüber gestolpert, und das ist die Auseinandersetzung zwischen Selenskyj und Orban, also zwischen Ukraine und Ungarn. Und ob ich die Geschichte jetzt noch zusammenkriege, ich versuch's mal. Also es ging um einen Transport, einen Geldtransport, der hat Geld und Gold transportiert aus Österreich und sollte in die Ukraine und dafür halt eben Ungarn durchqueren. Und das Finanzministerium hat diesen Transport, also von Ungarn, aufgehalten. Das wurde dann als quasi so eine Art Geldschmuggel, jedenfalls war es wohl nicht ausreichend verifiziert nach Angaben der Regierung Orbáns. Deswegen wurde der festgehalten mit 7 Angestellten für diesen Transport. Die wurden dann erstmal festgehalten, ich nehme an, das heißt inhaftiert. Und ja, auch dieser Transporter mit diesen hohen Gold- und Geldmengen festgehalten. Das fand Selenskyj dann nicht lustig, kann man auch nachvollziehen. Er hat natürlich auf die Kohle gewartet. Dann kamen sie nicht an. Warum macht der Orbán das? Selenskyj wurde da sehr ruppig in seinem Ton. Und das ist, glaube ich, das Erstaunliche, denn Selenskyj möchte ja gerne, dass die Ukraine so schnell wie möglich Teil der Europäischen Union wird. Hat dann aber wirklich ein Talent, gerade in solchen diplomatischen Auseinandersetzungen fast schon mafiaartigen Ton an den Tag zu legen, bei dem er Orbán wirklich persönlich gedroht hat, er würde seine Kontaktdaten an den ukrainischen Geheimdienst weitergeben und dann würden die Agenten das auf ihre Weise klären. Nicht so willkommen bei potenziellen EU-Beitrittskandidaten. Da ist sowas ein bisschen unschicklich. Naja, warum hat jetzt aber Orbán das gemacht? Orbán, dabei geht es um eine Pipeline, der Ungarn und man müsste auch in Klammern Slowakei sagen, aber die Slowakei ist da immer ein bisschen ruhig. Orbán ist da etwas lauter und Ungarn bezieht da halt Gas oder Öl, ich bin mir gerade nicht sicher, aber aus Russland. Und dieser Zugang, der ist nicht mehr möglich gewesen. Da hat die Ukraine gesagt, ja, das war höhere Gewalt, konnte keiner was für. Aber das ist dann nicht so ganz richtig, denn es gab eine Einschnittstelle, wo sehr wohl verantwortlich gezeigt werden konnte, also dass die Verantwortung für die Unterbrechung der Gaslieferung auf Seiten der Ukraine liegt und nicht von einer höheren Gewalt. Und genau das wirft quasi die ungarische Regierung der Ukraine vor. Und deswegen wurde dieser Transporter aufgehalten. Also so ein bisschen Geklüngel innerhalb der verschiedenen Positionen im europäischen Raum. Ich hoffe, ich habe die Geschichte jetzt nicht völlig verhunzt und halbwegs richtig wiedergegeben. Aber sie ist ja auch nur repräsentativ für eine viel größere Auseinandersetzung. Ne? Jörg, wie ist es mit dem Spannungsfeld zwischen Ungarn und der Ukraine? Was leitet sich eigentlich da ab? Man könnte auch da jetzt ganz weit ausholen und feststellen, dass Ungarn ja nach dem Ersten Weltkrieg viele Gebiete abtreten musste, so wie Deutschland im Versailler Vertrag, so Ungarn im Vertrag von Trianon und dann lange, lange Geschichte, aber Teile dieser Territorien sind heute im Südwesten der Ukraine und da leben tatsächlich auch noch, da lebt eine ungarischsprachige Minderheit. Und der Orbán als Ultranationalist hat immer ein Auge auf die ungarischsprachigen Minderheiten, auch in der Slowakei, auch in Rumänien vor allem geworfen und auch in der Ukraine. Ne? Und das wiederum, also dieses nationalistische Ausgreifen sozusagen, ne, so ein bisschen wie die Bundesregierung das ja manchmal macht mit Auslandsdeutschen, in Anführungszeichen. Der Orbán das mit Auslandsungarn. Und das ist natürlich was der Ukraine nicht passt und was dann auch natürlich zu Konflikten führt. Also das ist sozusagen die ganz alte Ebene an diesem Konflikt. Also wirklich entspannt war dieses Verhältnis insofern noch nie. Und das kommt jetzt natürlich dahin zu, dass in der Gesamtkonstellation gerade. Ungarn aus Gründen, die man näher beleuchten könnte, aber da reicht die Zeit jetzt nicht, eben auch mit Russland kooperiert in gewissem Maß. Das ist so. Unter anderem, indem es Öl und Gas aus Russland bezieht. Öl durch diese Pipeline, die du gerade genannt hast. Und weil es eben in gewissem Maß mit Russland kooperiert, ist es interessiert daran, eben die Unterstützung für die Ukraine jetzt eher gering zu halten von der EU aus. Und es schießt da halt immer wieder auch quer. Und das hat jetzt zum Beispiel neulich ja diesen 90 Milliarden Euro Kredit an die Ukraine erstmal nicht abgesegnet, ne, sodass der erstmal dann auf Eis gelegt werden musste. Also ganz blöde Sache für die EU. Ja, das sind sozusagen die beiden Punkte, wo eben zwischen Ungarn und der Ukraine eben ein konfliktbehaftetes Verhältnis herrscht. Das eine historisch uralt, ne, und das andere jetzt aktuell durch die außenpolitische Kooperation Ungarns mit Russland und die dadurch bedingte kritische Stellung, sage ich mal vorsichtig, zur Ukraine bedingt. Das wäre so der Hintergrund. Ja, da wahrscheinlich auch wenig Entspannung in Sicht. Ich nehme an, das Verhältnis bleibt angespannt. Ja. Generell, ansonsten, Jörg, hattest du jetzt irgendwas so aus den letzten 4 Wochen, wo du sagen würdest, das war im Ukraine-Krieg jetzt nochmal eine Bewegung in den letzten 4 Wochen, wo auch vielleicht mal in Sachen Friedensverhandlungen sich irgendwas bewegt? Nee, im Gegenteil. Also die Friedensverhandlungen wurde jetzt zum Teil geführt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ne? Ja. Da führt jetzt, wenn da jemand... Was ist daraus eigentlich geworden? Ja, ne? Die werden nicht mehr geführt aus eben jenen Gründen, ne? Weil, also wenn da Verhandlungen geführt werden, dann werden es welche zu Iran sein, ne? Bis der Krieg dann beendet ist. Und dann, nee, also das ist ein ganz praktischer Grund. Und es ist natürlich auch ein ganz praktischer Grund, dass zum Beispiel bei den USA eben die Kapazitäten gerade anders liegen. Ne? Also wenn der Witkoff eben jetzt und der Kushner, wenn die jetzt mit dem Mittleren Osten zu tun haben, die haben auch das Problem, dass ihr Tag 24 Stunden hat und ihr Arbeitstag vermutlich deutlich weniger Stunden. Ne? Das ist bei so Milliardären zu sein, vermute ich mal. aber egal, ne? Die Kapazitäten fehlen da halt. Ja. Wir werden weiter auf diesen Krieg blicken und ihn analysieren. Momentan ist nur nicht so viel Bewegung da, was sehr bedauerlich ist, denn man wünscht sich ja, dass das allmählich mal ein Ende findet und da einfach Frieden einkehrt oder zumindest ein realistischer Waffenstillstand, der nicht in kürzester Zeit den nächsten Krieg nach sich führt. Waffenstillstand ja super, wenn ein Waffenstillstand aber bedeutet, dass der Revanchismus auf der einen oder anderen Seite, weiß ich nicht, eine Halbwertszeit hat von wenigen Wochen, dann ist dieser Waffenstillstand weniger wert als nachhaltiger Frieden. Also was man ja möchte, ist ein nachhaltiger Frieden. Ja. Und der berücksichtigt halt, muss halt Interessen berücksichtigen. Mhm. Da muss man auch, und das schmeckt ja offensichtlich im Westen niemandem, aber muss man akzeptieren, dass Russland nun mal ein Staat ist, der Interessen hat und auch Sicherheitsinteressen hat. Und wenn man die bedingungslos ignoriert, dann ist dieser Frieden offensichtlich nicht zu erreichen. Ja. So scheint man da in der Sackgasse zu stehen. Ja. Bedauerlich. Bedauerlich vor allem für die vielen Opfer, die Soldaten, die da auf ukrainisch-russischer Seite im Feld sterben, erschossen werden. Mhm. Und natürlich auch für die Zivilbevölkerung, die unter diesem Krieg leidet. Also dabei kann keine lohnabhängige Klasse gewinnen. Ja. Nee. Ich würde sagen, Jörg, wir machen uns auf unsere letzte Reise für heute. Ein Kurztrip. Ein Kurztrip, ich würde sagen, nach Havanna. Wir schauen mal nach Kuba. Mhm. Dort sind, denke ich, 2 Sachen wichtig, die wir noch in Kürze abhandeln wollen. Das eine ist der Würgegriff der USA um den Hals von Kuba. Und der, da muss ich die Tagesschau mal korrigieren, den gibt es nicht erst seit gestern. Da ist die, da sind teilweise bürgerliche Medien wirklich echt schlecht in der, also wirklich journalistisch vom Handwerkszeug, miserabel, zum Himmel schreien. Wirklich furchtbar schlechter Journalismus, der einem da begegnet. Mhm. Denn das ist keine Wirtschaftskrise, die nicht zu erklären ist, sondern das ist ein Embargo. Mhm. Das ist ein US-Embargo, das seit vielen Jahrzehnten die Entwicklung Kubas nicht nur bremst, sondern mittlerweile wirklich an ganz schwerwiegende Probleme führt. Mhm. Das ist ein von außen herbeigeführtes, durch den US-Imperialismus herbeigeführtes Problem, eine Krise, die Kuba da ertragen muss. Jörg, wir könnten jetzt natürlich ewig lange darüber erzählen, wann das Ganze begonnen hat, wo das alles herführt. Und wir haben da viel im Kalten Krieg natürlich eine lange Linie, wie der US-Imperialismus Druck auf Kuba ausübt und da die Schlinge immer enger spannt. Und natürlich auch in der postsowjetischen Zeit, also ab den 90ern, die Entwicklung wären auch wieder eine eigene Folge. Volker Hermsdorf macht da, finde ich, hervorragende Arbeit dazu. Ich kann nur seine Artikel empfehlen an der Stelle. Unbedingt. Und diese kleine sozialistische Insel wehrt sich da wirklich schon sehr lange. Allerdings, und das höre ich halt eben auch von Genossen, die entweder da waren oder auch von denen, die da leben, Spaß macht's nicht. Mhm. Also dieses sozialistische Inselprojekt aufrechtzuerhalten ist gerade auch für überzeugte Genossen kein schöner Zustand, sondern der ist äußerst aufopferungsbereit und natürlich dadurch auch nicht langfristig tragfähig. Mhm. Trump hat schon gesagt, als nächstes auf der Liste steht Kuba, wenn wir mit dem Iran fertig sind. Wie siehst du das? Wie lang ist es überhaupt noch möglich, dass die Regierung sich hält auf Kuba? Ganz schwer zu sagen, auch von außen ganz schwer zu sagen. Also klar ist, dass der Druck immens ist. Also wenn man im Land die Ölversorgung abschneidet, ne, also das ist nun wirklich barbarisch. Ne, das heißt, da werden Krankenhäusern wirklich die Energie abgeschnitten damit. Ne, also solche Dimensionen hat das ja, wenn man im Land das Öl verweigert. Also kein Nahverkehr mehr, kein öffentlicher Nahverkehr mehr. Das sind massive Einschränkungen. Und wie lange ein Leben unter diesen Verhältnissen durchzuhalten ist, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Vorstellung davon. Es ist inzwischen klar, dass verhandelt wird. Also Kuba hat eingeräumt, dass es inzwischen mit den USA Verhandlungen führt, wie es weitergehen soll. Es gibt Hinweise, Andeutungen, dass die bereit sind, die sozialistische Wirtschaft zu öffnen, in Anführungszeichen. Das heißt, manche fassen das als sowas wie eine kubanische Perestroika, ne? Also praktisch den Einstieg in den Ausstieg aus dem Sozialismus. Ob das so ist, ob die versuchen, noch so lange wie möglich durchzuhalten in der Hoffnung, dass die USA irgendwann den Druck eben nicht mehr durchgesetzt kriegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Lavieren, wo sie selber nicht genau wissen, wo sie landen. Aber die Situation ist, wie du es gesagt hast, wirklich fürchterlich. Und ich glaube, wie lange sie noch durchzuhalten ist, ob es noch durchzuhalten ist, das kann man im Moment ganz schwer vorhersagen. Optimismus ist auf jeden Fall nicht angesagt. Gerade wenn was angesagt ist, dann Unterstützung für Kuba, wenn man in der Lage ist, Kuba irgendwie zu unterstützen. Ich meine, inzwischen gibt es ganz andere Probleme. Ich habe gerade erfahren, dass eine gute Bekannte von mir irgendetwas Soli-mäßig überweisen wollte, wo auf dem Überweisungsträger Kuba stand. Ja. Die Überweisung wurde nicht durchgeführt. Ja, das habe ich auch schon gehört von Genossen. Ja. Also es wird dringend Zeit, dass wir unsere eigenen Staaten hier in Europa mal anschauen und da mal schauen, wieso wird ein Überweisungsträger, wenn da Kuba draufsteht, blockiert, bloß weil die USA da irgendwas machen. Ne? Also ich glaube, wir können da tatsächlich auf solchen Ebenen tatsächlich praktisch anfangen. Ne? Und das bei der eigenen Sparkasse, wenn es denn sein muss. Ja, also ein Genosse von mir war über Weihnachten, Silvester bei so einer Brigade, internationale Brigade, organisiert von der Deutsch-Kubanischen Gesellschaft. Kann ich an der Stelle mal empfehlen, sich den Online-Auftritt anzugucken. Das ist eine Möglichkeit auf Kuba mit Genossinnen, internationalen Genossen. Da sind dann 40, 50 Leute, so ungefähr hat er es berichtet. Ich war da auf einem Dia-Abend, es war sehr nett, berichtet, wie viele internationale Genossinnen und Genossen dann da zusammenkamen, um natürlich nicht mehr die Arbeit der internationalen Brigaden wie früher, also wirklich sozialistischen Aufbau, aber symbolisch eben immer noch mal sich die Feldarbeit anzusehen und auch mal einen Tag mitzuwirken, welche Aufgaben sind da, welche Probleme liegen davor. Und es sind halt eben teilweise wirklich Probleme, die, wir hatten Genosse neulich gesagt, es gibt halt eben kein Obi auf Kuba. Ne, also kleinste mechanische Teile, Federn, eben bestimmte Adaptern, Schrauben, Muttern, das sind teilweise einfache Sachen. An sowas mangelt es da. Ne, also da mangelt es an sehr einfachen Sachen. Und durch dieses Handelsembargo fehlt es da wirklich an Sachen, womit eine Klospülung wieder in Gang zu setzen wäre oder Wasserspeicher auf dem Dach und sowas. Also wirklich teilweise sehr einfache Sachen wäre schon sehr viel mit geholfen. Und ich hoffe ja, dass uns Kuba in dieser Form noch, ja, was heißt in dieser Form? In dieser Form möchte ich nicht, dass es uns erhalten wird, sondern ich möchte, dass der kleine sozialistische Inselstaat wieder bessere Tage erfährt, an dem es wieder besser geht. Und ich habe jetzt gerade von heute in den Nachrichten leider nur sehr bruchstückhafte Nachrichten gehört, dass gestern eine größere Protestaktion in Havanna stattgefunden hat, bei dem Demonstrantinnen und Demonstranten auch Parteibüros von der Kommunistischen Partei gestürmt haben. Also die Leute haben halt einfach keine Zuversicht mehr, dass das, was ich mir so sehr für dieses Land wünsche, dass das auch noch eintritt. Und die erleben es und ertragen es halt jeden Tag. Und denen geht halt langsam die Hutschnur immer enger, klar. Aber falls Genossinnen und Genossen, die uns gerade hier zuhören, mal Interesse haben, schaut euch vielleicht mal diesen Online-Auftritt an. Ich fand den sehr interessant. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Angebote, die ich jetzt aus dem Stegreif leider nicht darbieten kann. Das könnt ihr aber gerne in die Kommentarspalte schreiben. Also wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Modelle kennt, wo man Kuba noch unterstützen kann, wo man Kuba besuchen kann, dann schreibt das gerne in die Kommentarspalte. Also dafür ist sie, finde ich, noch am ehesten da. Also ihr könnt auch Jörg und mich beleidigen, ist auch in Ordnung. Ihr könnt uns auch Liebesbekundungen dalassen, ist alles willkommen. Aber vornehmlich würde ich sagen, so eine Kommentarspalte erfüllt natürlich seinen besten Zweck. Denn hier für Genossinnen und Genossen, was dargelegt wird, was wir jetzt vielleicht nicht parat haben, also ich habe mich jetzt einfach auf diese Fragen nicht vorbereitet, teilt das gerne in der Kommentarspalte. Ich bin da auch selber sehr, sehr interessiert dran. Wie kann man Kuba und der Bevölkerung helfen? Jörg, jetzt haben wir heute lange gelabert, wird eine lange Folge. Wir waren sehr lange im Nahen und Mittleren Osten. Mhm. Klar, ich möchte zum Abschied nochmal an das erinnern, was anfänglich schon mal genannt wurde, nämlich dass am 8. Mai wieder Schülerstreik ist gegen den Kriegsdienst. Auf jeden Fall einen Kalender schreiben. Und noch bevor der 8. Mai kommt, kommt das eigentliche Hauptereignis schlechthin, wahrscheinlich diesen Jahres, nämlich die 10. Folge im Roten Faden. Jörg und ich unser kleines Jubiläum feiern in 4 Wochen dann. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns vorher nochmal, vielleicht müssen wir mal wieder ein Extra einschieben. Keine Ahnung, es ist wirklich unvorhersehbar im Moment. Unvorhersehbar, ja. Ja. Man muss es auch nur machen, wenn Katastrophen passieren. Ne? Ja. Also besser keine Katastrophen. Okay, Jörg, ich danke dir wie immer für deine Expertise, für deine Zeit. Dir auch. Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören, Kommentieren. Denkt daran, auch immer diesen kleinen Daumen zu setzen und was euch sonst noch einfällt. Wie gesagt, Jörg und ich genießen sehr eure Liebesbekundungen. Ich kann das nicht oft genug betonen, wie sehr wir es genießen, nachher mal durch die Kommentarspalte zu gehen und da doppeldeutige Anspielungen auch zu lesen. Sehr schön. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao. Tschüss.